Eine neue Folge MT5. Wir sind zurück aus der Sommerpause und heute geht's um taktische Betrachtungen zur Fraktion der Starks. Hallo, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend. Das ist das Intro zur Podcast-Aufnahme, die ich gestern gestartet habe. Ich muss mich im Vorfeld zu der Aufnahme von gestern etwas entschuldigen. Wir haben relativ viele englische Begriffe verwendet. Ich gelobe definitiv Besserung und möchte auch gleich mal ankündigen, um was es dann beim nächsten Podcast gehen wird. Und zwar möchte ich ein bisschen über die Tyrion-Liste reden, die hier in Deutschland dominiert, und möchte euch vorstellen, was man dagegen machen kann, wo die Schwachstellen liegen, wo die Stärken liegen, ja, und einfach, wie man diese Liste schlagen kann. Aber ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß mit der Aufnahme. Ich rede mit Carsten und es geht um Starks. Viel Spaß! Einen wunderschönen guten Abend, Morgen, Mittag, Mahlzeit, wie auch immer, ist mir eigentlich auch egal. Wir nehmen jetzt wieder einen Podcast auf. Und tatsächlich wir, weil ich begleitet werde heute vom Carsten. Das ist unser Stark-Spieler, der starke Stark-Spieler hier in unserer Runde. Hallo Carsten. Ja, hallo Micha. Ja, danke für das großartige Intro von deiner Seite. Auch von mir nochmal alle beste Grüße an die Aufnahmegeräte und an die Leute da draußen. Schön, dass ihr zuhört. Und ja, ich bin heute hier, um mal ein bisschen was zum Thema Stark zu erzählen, Turnierspiel und wie sich unsere Ladenmeter so entwickelt hat, ne? Und was sich so bis jetzt getan hat seit dem Jahr, seitdem wir das jetzt quasi spielen. Genau, wir fangen aber an mit einem Turnierbericht. Du warst in Hamburg und hast dort den zweiten Platz geholt. Darum legen wir erstmal los mit dem Turnierbericht und danach kommen dann alle anderen Punkte zum Thema Stark. Ja, also ihr habt ja die positive Seite des Turniers schon gehört, nämlich den Sieg vom Felix. Der letzte Sieg war ja über mich, den er da beschrieben hat. Aber fangen wir doch einfach von vorne an, beziehungsweise zum Gesamtkonzept. Das Thema wurde ja von No Pain, No Game aus veranstaltet. Kann ich nur sagen, war sehr großartig. War in so einer Schulaula, habt ihr ja schon gehört. Essen war gut, klasse Location. Die Leute waren super nett. Das Einzige, wo ich jetzt sagen würde, da kann man verbessern, sind die Game-Modes. Mit denen war ich nicht so einverstanden, ehrlich gesagt. Also aus einer Turnier-Repräsentativ-Sicht. Gehen wir aber kurz direkt über die Spiele drüber. Also ich bin ja mit zwei Listen angetreten, so wie es üblich ist. Eine Eddard Stark-Liste und eine Roderick-Liste. Die Roderick-Liste braucht man nicht drauf eingehen, weil die wurde nicht gespielt. Die ist in keinster Weise zum Einsatz gekommen. Sie war auch mehr so der Test. Lauf, falls ich gegen einen anderen Lannister-Spieler spiele als den Felix, um mal es besser testen zu können, ist aber hier in dem Zusammenhang nicht passiert. Um kurz über die Armeeliste drüber zu gehen, wer Eddard Stark nicht kennt, Eddard Stark ist ein recht einheiten- oder beziehungsweise kampffokussierter General und arbeitet am besten mit Tandem mit einer anderen starken Unit. Deswegen haben wir hier auch ihn selber, also den Eddard, in die Umber Great Axis gestellt. Ich bin persönlich der Meinung, dass er mit denen besser funktioniert, wenn es darum geht, aggressiv zu arbeiten, als mit seiner eigenen Honor Guard. Die zweite starke Unit, die er eben begleiten soll, ist eine Berserker-Unit gewesen mit Robb Stark, also die Young Wolf. Dementsprechend hatte ich natürlich auch Grey Wind dabei, um natürlich hier noch ein bisschen defensiv oder beziehungsweise Blocks hinzustellen. Auf Spielfeld habe ich mich dann noch für eine Einheit Stark Small Brothers entschieden mit Bran und dementsprechend auch Summer. Und um die letzten Punkte da voll zu machen für die Field Units, habe ich mich dann noch für eine Vanilla Stark Swan Brothers Swan Swords entschieden, um die einfach irgendwo zu parken, wo es notwendig ist, oder im Zweifelsfall eine Flanke zu bedrohen. Für den Non-Combat-Bereich, also fürs Taktikboard, hatte ich mich für Catelyn Stark entschieden. Catelyn Stark kennt jeder, weiß jeder, was er tut, ist einfach absoluter Value-NCU für Stark. Sansa Stark als auf der einen Seite, um Lead-Example rauszuholen, um damit dann eben den One-Two-Punch mit Eddard anzusetzen, kommen wir später nochmal zu, und Arya Stark, weil es einfach Value-NCU. Na, und so hat sich das auch dargestellt. Spiel 1 ging dann direkt rein gegen einen anderen Stark-Spieler. Es ging um A Clash of Kings. Er hatte eine Tully-Armee gespielt, indem er Brandon Tully in Berserker gestellt hatte, hatte eine Outriders mit und ansonsten glaube ich nur noch Berserker. Spiel war recht einfach erklärt, ging 10-1 oder 10-2 für mich aus. Ich habe es leider nicht aufgeschrieben, weil die Siegespunkte nicht gezählt wurden. Aufstellung war recht eindeutig. Ich habe natürlich Eldrad aufgestellt, Eratali. Ich habe noch eine zweite Berserker-Einheit, also den Rob aufgestellt und konnte aber dann in Zug 2 mit Aya direkt seine Outrider, die er platziert hatte, auf der linken Seite des Punkts angreifen, Northern Ferocity drauf spielen, also Thundering bekommen und habe halt die ja, Outrider in einem Schlag abgeräumt, weil eben entsprechend keine genügenden Rüstungswürfe gerettet wurden. Und damit hatte ich dann am Ende gute Boardpräsenz und konnte ihm quasi das Spiel diktieren, weil ich hatte jederzeit immer eine Unit mehr an irgendeinem kritischen Punkt als er und habe ihn dann mit 10-1 oder 10-2 eben besiegt. Kurze Pause danach ging es weiter mit einem zweiten Spiel mit Feast for Crows. Das war gegen den Nightwatch, das war eine recht interessante Liste. Es war einmal Veterans, zwei Ballisten, einmal Flatman, also Roose Bolton als NCU-General. Und ich glaube, Bowen Martian und Eamon. Ich bin mir nicht mehr sicher, welche von beiden NCUs er, also welche NCUs er mit hatte. Das Spiel habe ich gewonnen über völlige Auslöschung. Er hatte einen relativ kritischen Spielfehler gemacht, indem er seine Flatman recht zentral ins Feld geschoben hat, direkt vor Eddard und Rob. Und mit Lead by Example, 1-2-Punch, war die gesamte Flatman-Unit in Runde 2 weg. Und dann war es nur noch ein Abräumen. Tatsächlich ging es 10-3 aus. Es war aber knapper als gedacht, weil am Ende die Ballista bzw. die Veterans tatsächlich geschafft haben, die Swarm Brothers doch so punkttechnisch stark zu machen, dass er locker noch auf 7 Punkte gekommen wäre, hätte er die Swarm Brothers getötet bekommen. Swarm Brothers, du meinst Swarm Swords. Swords, ja. Entschuldigung, ja, ist Nightwatch-Spieler nebenbei. Aber die Liste ist auch interessant, ne? Die Nightwatch-Liste. Also die ist nicht, das ist nicht so doof. Nicht, ja, genau, nicht doof, aber die Ballisten sind nicht gut geschützt, würde ich sagen. Naja, aber er hätte die Idee, die er hatte, die war schon nicht doof. Also das kann man schon mal klar sagen. Das Problem war eher, dass er nicht wusste, wie effektiv das Lead by Example funktioniert. Das war, hat ihm einfach das Genick gebrochen. Also ganz, okay, ganz klar. Hätte er die Flatman in einer Hab-8-Stellung gehalten, hätte er halt ein ziemlich großes Niemalsland gehabt, durch das ich hätte erstmal durchkommen müssen. Das heißt, ich hätte abwarten müssen, bis ich Swift Advanced oder irgendwas bekomme. Und dann hätte er ja quasi mindestens mit den Ballisten mehr schießen können. Ja. Und teilweise war es schon lucky, dass er manchmal eben nur zwei Hits mit der Balliste hatte und damit eben Rob nicht so dezimieren konnte, wie es eigentlich so geht. Ja, also wenn jetzt, da geht schon einiges noch mit der Liste, aber auch hier war auch die Unerfahrenheit einfach da, also gegen die Liste, die ich gespielt habe, zu spielen. Ja. Das dritte Game war meiner Meinung nach mein persönliches Finale, weil das war ein ganz komisches Spiel gegen auch einen Stark-Spieler. Das war eine Amber-Liste in Winds of Winter und das ging 12-11 aus und das Spiel hat für mich persönlich wieder sehr klar gemacht, warum Winds of Winter kein gutes Turnier-Szenario ist, weil ich ging recht schnell in Führung und weil mein Gegner halt bringe eine gegnerische Unit in die Aufstellungszone des Gegners und er ist über meinen Summer drüber gerutscht und konnte deswegen recht gut mit natürlich Search Forward eben dann schon knapp bis an meine Aufstellungszone kommen. Aber war im Endeffekt zu gierig und hat die Berserker nicht so ausgerichtet, dass sie die Bran-Unit, die daneben steht, eben hätte halten können, sondern hat dann per Sudden Charge, also hat sie eben so gestellt, dass ich einen Rücken frei hatte, konnte den Sudden Charge spielen, bin ihm in den Rücken gekommen, erster Zuschlag ging eine Menge, normale Aktivierung ging auch nochmal eine Menge, damit war die Unit weg und damit war sein Spiel eigentlich schon so fast so gut wie gelaufen, aber aufgrund gutem Kartenziehen konnte er in einer Runde trotzdem, ohne dass er irgendetwas tun musste, also er musste schlicht und ergreifend zwei NCUs auf ein Feld stellen und hat 7 Punkte generiert. Hat 7 Punkte generiert und hätte eigentlich noch mehr generieren können, aber ich konnte die Unit, es war die Karte, die sagt, benenne einen Marker, lass die Unit darauf stehen, wenn die Unit sich nicht bewegt hat, also den Marker am Ende der Runde noch hält, bekommst du X Punkte, wie viel auch immer das waren. Die konnte ich ihm verhindern, deswegen habe ich das Ding gewonnen. Sonst hätte er noch mehr Punkte gehabt in der Runde. Das war einfach bekloppt. Es ist auch im Video zu hören, also wenn man das Video Song of Ice and Fire Turnierrückblick Norddeutsche Meisterschaft hört, wären wir ja kurz in dem Moment gefilmt und wir beide haben eine Stimmung, die also Grabesstille ist, weil wir sitzen beide da, wissen eigentlich nicht, was wir tun und hauen uns halt irgendwie einfach und gucken, dass wir irgendwie diese Karten generiert kriegen, also dass wir da Punkte generieren. Wir wissen nicht, was der andere tut. Es ist ein bisschen trübes Fischen gewesen, war mehr ein Battle Royale am Ende. Ja, mit dem Glück am Ende, dass ich am Ende den richtigen Riecher hatte, den Sudden Charge hatte, das hat es am Ende gerettet. Das ist halt tatsächlich eine der die bescheuerste Mission der offiziellen Turniermission, mit Abstand. Ja, also ich denke auch, dass da ganz viel Arbeit an dem Modus gedreht werden muss, damit der sinnig wird. Also nein, nicht nur Arbeit, also das, die Tatsache oder das Problem ist ja tatsächlich, dass diese verdeckten Karten gezogen werden und das nur aus einem Deck. Das heißt, es kann sein, dass einer der beiden Spieler die ganzen sinnvollen Karten zieht und die gerade in die Situation sehr gut reinpassen, während der andere Spieler nur Grütze zieht. Ich meine, wenn du zum Beispiel als Lannister diese Karte ziehst, bring deine eine Unit in die gegnerische Aufstellungszone, eine Infanterie-Unit. Wuhu, not possible. Ich weiß gar nicht, ob der Felix es erzählt hat, aber ich glaube, auf dem Event passierte auch genau das, was wir immer gemeint haben, nämlich bringe an eine Unit alle drei Marker und du spielst Tywin NCU. Ja. Ja, 3 Points. Das ist auch, glaube ich, auf dem Turnier definitiv mindestens einmal passiert. Es hat auch zu keinem großartigen Gefühl geführt. Ich denke, die Idee dahinter mit verdeckten Missionszielen zu arbeiten und so, das ist schon interessant, aber da muss man irgendeine Mechanik finden, dass man die Karten irgendwie manipulieren kann. Also, dass man draftet zum Beispiel, ja, dass man eben ein bisschen Kontrolle hat darüber, welche Missionsziele man zieht. Aber das würde jetzt zu weit führen. Genau. Und Spiel Nummer 4 war halt eben das dann Finale gegen meinen guten Sparringspartner, den Felix, der natürlich seine Tyrion-Liste hat. Das war Game of Thrones. Der vor 2 Wochen im Podcast mit mir auf der Autofahrt oder während der Autofahrt gequatscht hat über Lannister-Dominanz und Stark-Probleme. Wie soll ich das freundlich formulieren, das ist hier PG-12, ich bin schon ganz schön vornüber gebeugt worden. Das sieht man in dem Video auch, das vielleicht noch kommt. Wir wurden gebeten, eigentlich nicht so sehr zu fluchen, aber spätestens in Turn 2 war das mit dem Fluchen bei mir auch definitiv durch. Ich glaube, die legendärste Aussage, bei der Felix dann meinte auf der Rückfahrt, die wäre großartig gewesen, war, wir sollten das Video mal zu Michael schicken und mal gucken, ob er das als Fun Gameplay bezeichnen würde. Weil Michael, genau. Schnell, nicht ja, ich. Genau. Okay, ja, stimmt, Michael. Ich weiß nicht mehr, wie viel es war. Es fühlte sich an, wie als würde ich keine einzige Taktikkarte spielen dürfen, weil entweder der natürlich Tyrion seinen 5-Plus-Wurf bei der ersten oder zweiten Versuch startet und jede NCU-Aktivierung, die auch nur einigermaßen relevant ist, sofort von Varys geblockt wurde. Zusätzlich kam, wie man großen Fußball sagt, schwach angefangen, stark nachgelassen, kamen dann auch noch 2 grandiose 1 auf den Charge zu, wo dann eben der Damage auch noch zu gering wurde und einmal sogar ein Charge, wo ich eine 2 gebraucht hätte, nicht funktioniert hat. Plus ein Doppel-1 bei Eddards Unit, was sie dann quasi halt zerstört hat. Und dann habe ich halt mit Sansa... Panik-Test, Doppel-1. Genau, beim Panik-Test. Habe dann eben mit Sansa noch Northern Defiance rausgeholt und das ist dann halt gecounterplottet worden. Dann ist halt Game, da kann man nichts machen. Es ging am Ende 10-5 aus. Man sieht in dem Video auch sehr, dass mir sehr schnell klar wird, dass ich das hier nicht aussitzen kann, das Ding, sondern ich muss halt aggressiv sein. Und Felix hatte jedenfalls einen Fehler gemacht, dass er seine Guard mit Tyrion zu weit nach vorne geschoben hat und ich mit einem absoluten Mörder-Charge dann, oder beziehungsweise Swift Advance, wo er dann tatsächlich keinen Counterplot hatte, quer über die Platte halt an seinen Flatman vorbei in den Tyrion rasen konnte, aber dann haben die Würfel halt versagt und es war auch kein Support mehr da. Dass ich am Ende auf 5 Punkte gekommen bin, ist Glück, würde ich sagen. Also war viel Glück dabei, dass ich sogar noch bis 5, das hätte es eigentlich locker, hätte es 10-3 ausgehen müssen. Naja, ich habe 2 Punkte, also 1 Punkt habe ich doppelt generiert, weil wir nicht die 2 Punkte-Karte, also 2 VP für Moral Check rausgenommen haben, für einen Panic Check. Die war ja drinne bei dem Turnier, das wurde ja nicht, was wir ja sonst immer machen, nicht mit bedacht. Ja, aber trotzdem, also ich finde, es ist nicht schwer, gegen diese Tyrion-Liste mehr Punkte zu holen, also oder viele Punkte zu holen. Das Problem ist ganz klar, dass diese Liste nur 4 Combat Units hat und 4 Combat Units und 5 Missionsziele beißt sich etwas. Also, wie gesagt, das ist meine Erfahrung gegen diese Tyrannenliste in Game of Thrones, dass man die über die Board Control relativ leicht auskontert. Das stimmt. Das ist auch definitiv ein Plan gewesen, den ich fahren wollte. Es hilft dir nur nicht, wenn sich deine Value Unit halt auflöst innerhalb von Sekunden. Ja, da kannst du nichts machen und da war halt eben der Wurf dabei. Da würde ich heute jetzt, wenn ich das Video mir angucken würde, vermutlich sagen, ah, okay, hättest du klüger spielen müssen. Ja, es war aber halt auch einfach... Das war ja auch das Spiel, ne? Ja, war schon hart. Also war ein langer Tag, war ein gutes Spiel, war am Ende immer noch ein gutes Spiel. Felix ist nicht doof, um Gottes Willen. Er ist nicht umsonst Platz 2. Und er hat natürlich auch weitaus mehr Erfahrung, weil er hat recht schnell, ich sag mal, seine Turnierlisten gefunden, wo ich halt seit, keine Ahnung, Beginn halt immer noch am Rumexperimentieren bin. Ja, also mit was funktioniert und was nicht. Mit Eddard bin ich jetzt tatsächlich mal an einem Punkt gelandet, wo ich sagen würde, da habe ich was ich fassen kann und wo ich sagen kann, okay, hier kann ich einen Gameplan wirklich entwickeln und auch drauf abstimmen. Also die Liste ist ja weiterentwickelt worden. Ja gut, aber muss ja auch sagen, ne, also Felix ist ja jetzt an einem, wie sagt man so schön, Dead End, also in einer Sackgasse gelandet. Der hat halt diese eine Liste, die gut funktioniert mit Tyrion, ähnlich wie der Jan. Ja, und dann kommt halt nicht mehr viel und wir haben es ja auch erlebt, ne? Jetzt die neue Night's Watch mit den neuen, mit den Heroes 1, die verprügelt ihn schon gnadenlos. Ja. Und die Liste sieht ja auch gegen Freefolk kein Land, also so, dass natürlich die andere Liste her muss. Die Sache ist, die andere Liste, also Gregor bzw. Ramsey Liste, sieht halt gegen alle Offensiven, also gegen Stark-Listen und so weiter und so fort, auch nicht viel Land. Das heißt, inzwischen kann man sich so langsam darauf einstellen. Das heißt, man kann sich tatsächlich eine Liste speziell gegen diese Tyrion-Liste basteln. Genau. Und damit, zumindest in Deutschland, hier in dem hier vorherrschenden Meta, erfolgreich sein. Genau, also da denke ich auch langsam, ich denke, ich brauche einfach noch ein paar mehr Spiele gegen die Liste, um noch so die letzten, okay, brauchst du wirklich so viele Combat Units, weil dann bietest du viel für Delay Order. Na, es ist nicht vielleicht besser, dann da die Fähigkeiten breiter aufzustellen, mehr auf Orders zu gehen, Taktikboard tatsächlich vielleicht auch gar nicht so wichtig zu betrachten, um den Varys ein bisschen ins Leere laufen zu lassen, ist schwer, muss man mehr probieren. Wobei na, auch natürlich gerade wenig NCUs dafür sorgen, dass Varys stärker wird. Ja, das stimmt schon, aber wenn du sowieso ein NCU immer leer stehen lassen musst, hast du nicht nur das Problem, dass du einen NCU nicht auf dein Board bringst, ja, sondern du hast eben, und kann trotzdem alles geblockt werden. Es wäre hier vermutlich sinnvoller, lieber NCUs mitzunehmen, deren Influence-Wert oder deren Präsenzreaktion besser ist, als nur, dass sie Felder nehmen. Beziehungsweise die nur wenig Punkte kosten. Ich meine, ist ja jetzt mit Starks relativ gut machbar, 2-3 Punkte NCUs zu spielen. Sansa und Arya. Genau. Ist natürlich aufs, Caitlyn möchte man eigentlich auch nicht verzichten, ne? Ist halt schwierig. Naja, klar, also gegen, gerade gegen Lannister brauchst du eigentlich schon die Caitlyn, oder die Kati, wie wir mal sagen, kannst du eigentlich nicht verzichten, weil die Weekend-Tokens kommen doch zu zuverlässig. Na klar. Als dass du sie nicht da wegnehmen musst. Ja, Pascal ist immer dabei. Man tendiert aber auch dazu, zumindest tendiere ich immer dazu, vermutlich meinen Spielplan zu stark an dem Varys dran aufhängen zu lassen. Also ich wäre dann vermutlich zu konservativ und müsste einfach trotzdem, keine Ahnung, Schwert oder sonst irgendwas nehmen, weil am Ende gewinne ich nichts. Ja, beziehungsweise du musst halt da oder musst damit rechnen, dass du oder musst du planen, dass du in den ersten Runden ihm schon die Varys Activations rausziehst. Also dass du irgendwas machst, wo er dann schon versucht ist, das zu blocken, um dann deine starken Dinger, Sudden Charge und so weiter und so fort, später im Spiel spielen zu können. Tja. Das ist definitiv richtig, aber da kommen wir ja dann am Ende, würde ich sagen, wenn wir jetzt dann über die Gesamtkonzepte Stark sprechen, kann man da nochmal speziell darauf eingehen. Das stimmt, weil, da gehen wir jetzt einfach zum nächsten Punkt, nehme ich an, ne? Allgemeine Eingliederung ins Meta. Genau. Also natürlich muss man dazu sagen, alle Erfahrungen, die ich jetzt habe, ist von der Spielgruppe, die ich habe. Also das mag in euer, wenn ihr jetzt das hört, in eurem persönlichen Meta völlig anders laufen, ja. Es ist eine reine kompetitive Betrachtung. Ne? Das heißt nicht, wenn ihr jetzt mit einer Unit, die ich jetzt, wo ich jetzt zum Beispiel sagen würde, die ist Mist oder würde ich nicht benutzen, heißt das nicht, dass ihr sie nicht benutzen dürft. Ja? Habt Spaß damit, probiert's aus, ich bin nicht unfehlbar, um Gottes Willen. Und ja, vor allem, du musst auch, also man muss sich auch vor Augen halten, wir hier bei uns im Club spielen immer mit harten Bandagen. Also nicht unbedingt, dass wir uns hier bis aufs Messer bekämpfen und um jeden Millimeter feilschen. Nee, anders. Jede Armee ist quasi so ausgelegt, dass man sie auf einem Turnier spielen könnte. Und es wird auch nicht, also seltenst Bier und Brezel gespielt, sondern immer volle Pulle. Also wirklich, gib alles, schenk dem Gegner nichts. Jeder soll ein hartes Spiel haben und darum kristallisiert sich halt schon relativ schnell raus, welche Units in diesem Umfeld ihre Punkte wert sind und welche eben da nicht unbedingt angebracht sind. Genau, also so würde ich das auch sehen. Ich nutze das Song of Ice and Fire schon als mein Turnierspiel und auch als mein, ich sag mal, die mentale Herausforderung. Ja, wenn ich das Bier und Brezel, da habe ich andere Systeme für, die ich dann umschwenke, wo ich dann einfach einen ruhigen Abend haben kann. Aber wenn ich mich treffe und sage, ich möchte Song of Ice and Fire spielen, da möchte ich schon meine harten Spiele haben. Das ist schon einfach so. Da bin ich auch Masochist. Ja, da kann man nichts anderes zu sagen. Naja, Masochist muss man schon sagen, weil meine Win-Ratio gegen den Felix ist nicht so positiv, wie sie gerne wäre. Ja, wird besser, aber haben ja auch lange mit dem Mountain Dead Rides als Attachment rumgearbeitet und da auch viel, ja, viel eingesteckt, sag ich mal. Ja, war halt einfach vor seiner Zeit, ne? War weitaus vor seiner Zeit. Aber das merkt man auch. Man merkt auch bei Stark, dass der Brandon Tully halt der Stark-Armee unglaublich viel gibt und der fehlt. Also denke ich häufig, wenn ich eine Liste baue, so jetzt den Brandon Tully, das wäre schon was. Du meinst den Mounted Brandon Tully? Den Reiter, genau. Den Reiter Tully, wie er auch, oder Horse Tully, wie sie ihn auch nennen. Aber gehen wir einfach mal komplett durch. Also wenn wir jetzt die Starks in die Meta-Betrachtung nehmen, muss man schon sagen, dass das Grundkonzept der Armee, zumindest nach den ganzen Spielen, die ich jetzt gemacht habe, vermute ich, dass es eine aggressive Armee sein soll. Also die Idee ist, man geht hin und haut den Gegner. Und man kann es ein bisschen wie rotes Mana in Magic vergleichen, wer damit zum Beispiel, wer das mal gespielt hat. Du hast nicht unbedingt den Backup-Plan. Ja, also du gehst los, du fängst an, was zu hauen und du hoffst, dass eine Unit umfällt. Weil deine Zusatzaktivierungen, die du hast, die kommen über Wölfe und nicht unbedingt über Units. Und die Wölfe sind zwar positiv, aber sie halten trotzdem, sie werden meisten Spielen nicht komplett überleben. Das ist, du musst dafür sorgen, dass du weiterhin die Battlefield-Aktivierungsoberhände behältst. Und das ist manchmal gar nicht so leicht. Na gut, wobei natürlich, ne, du hast natürlich den Riesenvorteil, dass du, also wo andere Armeen, zum Beispiel Lannister Guards oder sowas, 6 Punkte hinten auf einem Missionsziel abstellen müssen, kannst du 0 Punkte irgendwo abstellen für auf dem Missionsziel, die auch nicht über die Krone weggezappt werden können oder sowas, und kannst tatsächlich mit all deinen, keine Ahnung, 32 Punkten in Combat Units vorne an der Front stehen und den Gegner verhauen. Das ist korrekt. Das ist der große Vorteil. Den muss man aber da kommen wir jetzt, wie gesagt, zu, wenn wir dann Detail gehen, da können wir nochmal detailmäßig drüber sprechen, weil du kannst sie zwar stehen lassen, ja, aber eigentlich habe ich oft das Gefühl, dass die Wölfe zumindest an der Art, wie sie designt wurden oder was mir die Fähigkeiten sagen wollen, eigentlich nicht dafür gedacht sind, irgendwo geparkt zu werden. Das tut man. Aber mindestens schon durch die Geländeänderung, Regeln hat sich da auch schon ein bisschen was getan mit einfach mal irgendwo parken. Grundsätzlich, wie gesagt, bleiben wir dabei. Ich würde es als eine grundsätzlich aggressive Armee nehmen. Es gibt zwar einen General, der dir sehr viel Sustain bringt, der Tully. Aber ob der jetzt so gut ist, da kommen wir später dazu, wenn wir über die Generäle kurz einzeln sprechen. Ich würde jetzt sagen, das ist nicht der Fall. Also Sustain im Sinne von aushalten. Ja, Entschuldigung. Ja, im Sinne von, ja, Modelle wieder hinstellen und Paniktests schaffen. Und Durabilität der Einheiten steigern. Genau. Um ein schönes deutsches Wort zu nehmen. Ja. Ja, bin grundsätzlich leider meist im englischen Bereich unterwegs, deswegen fällen mir meist auch die deutschen Begriffe gar nicht ein. Ich würde sagen, grundsätzlich weiterhin dazu zur Meta oder beziehungsweise zur Armee, ich finde, dass sie weitaus höhere Anforderungen stellt, also gefühlt. Weil ich habe jetzt den Direktvergleich zu Nightwatch. Nicht, dass Nightwatch jetzt einfach zu spielen wäre, also im Sinne von das Spiel an sich wäre einfach, aber Nightwatch macht dir sehr klar, was ihre Units tun sollen und wie du das zu erreichen hast. Naja, also und Taktikkarten. Und man muss auch sagen, Nightwatch sind viel anfängerfreundlicher. Genau. Weil sie Fehler verzeihen. Die Units sind nicht so spezialisiert, sondern runder. Ja, du kannst mit den Units quasi alles machen und die Taktikkarten helfen dir ungemein überall und sind auch nicht so speziell. Das heißt, du hast immer irgendwie einen positiven Effekt. Und bei Starks musst du viel aktiver darauf hinarbeiten, musst viel aktiver die Units in diese Rolle, für die sie gedacht sind, reinpressen, damit du wirklich den Punktewert rausbekommst. Also ich sag mal, meine größte Hürde am Anfang, also ich sag mal so die ersten 30 Spiele, ja, war erstmal das ganze Move, also das ganze Bewegungsspiel des Spiels insgesamt erstmal zu verstehen. und auch so in zu verinnerlichen, dass man wirklich die ganzen Feinheiten auch wirklich sieht. Also warum man zum Beispiel eben mal einen freien Rückzug manchmal vorziehen sollte, um dann den besseren Charge zu bekommen. Ja, das ist nicht so wie trivial, wie es vielleicht wirkt oder wie einige immer erzählen, wie es das wäre. Gerade wenn ich so an die ersten Rob-Spiele denke und die Karten, die Taktikkarten zu lesen und man liest sie nochmal und irgendwann macht es halt, Moment, gibt es diesen mentalen Klick, Moment. Ja, das funktioniert so und das ist das und das. Ja, also das zum Beispiel, dass das eine, ich glaube, der erste große Spielfehler, den ich immer gemacht habe, ist, dass ich Robs Karte, die Rückzugskarte, immer gedacht habe, dass die Aktion war und nicht, dass es ein freier Rückzug ist, weil man sich halt das Wort free, also frei gespart hat. Ja. Sind halt so Kleinigkeiten, die muss man erstmal sehen und dann kann man anfangen, damit Mechaniken aufzubauen und eben auch ja dann diese Tandem-Spiele mit den anderen Units zu haben. Was sie definitiv auch als ich persönlich als sehr negativ empfinde, ist, dass ihre Effekte, die Units meist mitbringen, gerade im Bereich der Standardeinheiten oder günstigeren Einheiten, in Bezug hier auf die Swan Swords, die D3 Wunden für einen Plus-Hit und Crit Blow ist nicht gut. Also, ist einfach nicht, funktioniert nicht so rund, wie das viele angeblich sehen. Also, meine persönliche Erfahrung ist, dass du 1 bis 2 Hits mehr rausholst, wenn du einen normalen Tag hast, aber du halt auch zwei Modelle dadurch definitiv verlierst, weil du kriegst ja als Kosten dafür ja Wunden aufgedrückt, in dem Fall D3, und da ist halt alles Mögliche drin. Du hast keine Chance, das zu reduzieren, und du hast auch im grundsätzlichen Stark-Deck keine Heilung drin. Also wo man jetzt eben sagen könnte, Night's Watch oder so hat ja grundsätzlich einen Heilungseffekt im Grundtaktik-Deck. So musste hier als Stark dann dementsprechend auf Commander ausweichen. Und deswegen sind diese Units ein ziemlich schneidiges Schwert. Muss aber dazu sein, dass ich größtenteils auch gegen Landestar gespielt habe am Anfang. Was ihn halt der einzige Stark-Spieler bei uns, ne? Ja, natürlich. Was auch auffällt, jetzt nachdem jetzt eben 4 Fraktionen insgesamt im Spiel sind oder 4,5, ist, dass Starks relativ wenig Absicherungsmechaniken haben. Also sie haben zwar Karten, die ihnen sagen, zum Beispiel, die kriegen Plus auf den Moralwerttest, aber du musst es vorher spielen. Zum Beispiel. Ja, also das ist zum Beispiel ein Vorteil von Eddard, dass er eben eine Karte hat, die ist ein Fail Safe. Also die hat einen Sicherheitsschalter. Ne? Du hast einen Moralwerttest verhauen, du wirfst die Karte, du bestehst ihn oder darfst ihn wiederholen. Das ist halt schlicht besser als, okay, das kann jetzt eine Doppel-1 werden, das kann das werden, aber so musst du dann halt erstmal Erfahrung sammeln, wie viel Minus tut mir wirklich weh, bevor ich diese Karte, zum Beispiel, ich glaube es heißt, ich weiß jetzt gerade nicht, wie die Karte heißt, bevor ich sie halt spiele. Moment, ich gucke kurz rein, ich hab's doch hier, sind wir doch vorbereitet. Direwolf Favor. Ne? Bevor man die jetzt zum Beispiel aktiviert. Das ist alles irgendwie ein bisschen, die Hürden sind meist ein bisschen höher, als ich sie gerne hätte. Und das Problem ist auch, dass Starks Special Units braucht, eben wie die Berserker, die Great Axes, und die sind halt grundsätzlich erstmal teuer vom Start. Ja, also wo sind halt immer 7 Punkte. Und dann willst du ja meist noch ein Attachment dabei haben, um sie richtig nach vorne zu bringen. Und dann bist du halt immer schon bei 8. Und das ist halt, wird teuer. Aber die können dann eben auch richtig was. Die können dann eben auch richtig was. Problem ist aber auch, der Gegner sieht halt auch, dass die richtig was kann. Ja, und kann sich halt dementsprechend darauf einstellen. Das ist richtig, aber du hast halt, das ist zum Beispiel das Schöne an dem Stark-Taktik-Deck, du kannst einzelne Einheiten massiv pushen. Das, was Lannisters nicht können, die können nicht irgendwie einzelne Einheiten plötzlich deutlich effizienter oder effektiver machen, können denen mehr Damage verschaffen, was auch immer. Bei den Starks kannst du das, und da kannst du eben auch durch, wie heißt die Karte gleich nochmal? Kommt drauf an, was er tun soll. The North Remembers kannst du halt auch wunderschön Einheiten mehrfach aktivieren und richtig viel Schaden raushauen. Da kannst du eben deutlich mehr Wert aus einer 8-Punkte-Unit rauskriegen, als andere Fraktionen aus einer 8-Punkte-Unit rauskriegen. Genau, aber das ist ja zum Beispiel auch der Punkt, warum ich am Ende auf Eddard als General geendet bin, weil er halt die Karten hat, die mir genau diese extra Aktivierung oder extra Kampfaktivierung verschaffen. Korrekt. Das ist ja genau der Punkt, weil die anderen tun es halt leider meist nicht oder dann nur, wenn gewisse besondere Bedingungen eingestellt sind, kommen wir aber dann nochmal drauf. Grundsätzlich würde ich noch sagen, dass ich momentan ein bisschen mit den Releases der neuen Heroes für die anderen Fraktionen langsam irgendwie mehr ein bisschen Angst um meine Wölfe kriege, also was ich mit denen wirklich anfangen soll. weil halt eben in einem Turniersetting, wie gesagt, im normalen Spiel, also eigentlich kann ich sie tatsächlich irgendwann nur noch auf Missionszielen parken und hoffen, dass niemand eine andere Unit vorbeischickt, um sie abzuräumen. Weil zum Beispiel ein Alistair als neuer Held oder beziehungsweise Commander für die Nightwatch hat halt einfach eine Explosionskarte. Du zerstörst keinen Rang und du teilst 3D3 Wunden plus wie viele Ränge noch stehen aus. Ob das jetzt auf einem Wolf gut gelitten ist oder nicht, ist jetzt immer auf der Spielsituation abhängig, aber grundsätzlich nimmt er dir halt eine Aktivierung ab. Mit schlicht und ergreifend dafür, dass der Wolf das getan hat, was er vielleicht sollte. Und das ist halt komplex. Gerade wenn man mit Graven spielt, der ja eigentlich mehr dafür da ist, Vulnerable Token zu verteilen, als wirklich Schaden anzurichten. Na? Also da sehe ich starke Veränderungen zukommen, darüber, wie die Wölfe für die Stark Armee funktionieren. Wir wissen ja aber auch noch nicht, wie die Tully Kavallerie wird. Vielleicht sind sie dann auch gar nicht mehr nötig. Man weiß es nicht. Ja gut, die Sache ist, die Tully Kavallerie wird ebenfalls wieder teuer werden und wird dann wieder dazu führen, dass du mit relativ wenig Aktivierung durch die Gegend läufst. Und ja, stimmt. Ich meine, es gibt Trapper, es gibt Mirror Reed, es gibt Mance Raider, es gibt den Night's Watch mit inzwischen den guten Helden. Ja, das stimmt schon. Das macht Solo-Units, macht das Leben schwer. Aber das gilt natürlich nicht nur für Wölfe, das gilt auch für The Mountain That Rides, ja, genau, der natürlich gerade nicht gespielt werden kann auf Turnieren, aber auch Riesen und so weiter und so fort. Also insgesamt, Solo-Units sind am Arsch. Kriegen vielleicht, scheinen jetzt so eine Art Blitzableiterrolle zu bekommen. Gut, was? Auf der anderen Seite, ne, die fünf Lebenspunkte oder 4, die dir Alistair damit wegnimmt, damit könntest du halt auch eine Rittereinheit sprengen. Weiß ich nicht. Das ist eine Frage, wird sich entwickeln. Na, es sind ja jetzt noch nicht so viele Spiele damit durch. Ich sehe halt nur, also wir hatten ja zum Beispiel auf dem Turnier vorher die Erfahrung, dass die Trapper Wölfe halt komplett stilllegen. Also, ja, wenn man das war, ja, Missionsziele waren nun mal dort, wo sie da waren. Also, ja, ja. Würde jetzt nicht sagen, dass sie nutzlos waren, aber gerade die Trapper sind da halt ein ziemliches Problem. Mal gucken, ob die Liste so bestehen bleibt. Müssen wir ja sehen, ob sich da auch noch was ändert hier in dem Fall. Ja, grundsätzlich kann man nochmal, also kurz zusammengefasst, Stark ist eine schwerere Armee zu spielen. Von nicht, würde so sagen, mit den Freefolks zusammen, weil Freefolk kannst du auch viel, viel Mist bauen, wenn du nicht weißt, was du tust. Ich habe halt das Gefühl, dass du bei Stark immer ein bisschen zwei Stufen mehr nehmen musst, um etwas zu tun oder die auf den Spielerfolg zu erzeugen, den andere oder andere Fraktionen ein bisschen schneller bekommen. Dafür ist dein Ceiling, also dein Skill-Ceiling, wie sagt man das, wie soll man das sagen, so deine Möglichkeiten, die du damit haben kannst, halt höher. Ja. Also du kannst halt richtig drauf rumtanzen, wenn du es schaffst. Ich wollte gerade sagen, es ist halt, mit denen ist es halt relativ cool, wenn du schon relativ viel Erfahrung hast, dann machst du ziemlich jeden anderen, der weniger Erfahrung hat, sehr schnell tot, also dann ziehst du die richtig ab. Schwer wird es halt tatsächlich, wenn du jemanden hast, der etwa auf annähernd gleichem Level ist, dann musst du schon lange an deiner Liste rumgeschraubt haben, musst die richtigen Karten ziehen, also es darf halt nichts schief laufen. Also ich denke, Stark verzeiht echt wenig Fehler. Genau. Kontrolllastige Armeen. Genau, das liegt aber eben, persönlich, wenn man jetzt in die Analyse kommt, eben darin, dass das Taktikdeck wenig Fail-Safe-Karten hat. Was meine ich mit Fail-Safe-Karten? Ich meine so Karten wie zum Beispiel die Nightwatch, die D3 Hits blockt, als Beispiel. Ja. Das ist eine Karte, die hältst du in der Hinterhand, damit kannst du einen riskanten Move machen und wenn du auf einmal ziemlich viel zurückkriegst oder mehr als du erwartest, dann wirfst du halt das Ding hin. Ob das dann ein Hit wird oder D3, kann gut werden, kann schlecht werden, klar, aber du hast eine Sicherung, du hast eine Sicherungsmaßnahme. Genauso hat Nightwatch eben aufgrund ihrer NCUs oder beziehungsweise ihrer Karten einen guten Heilungseffekt. Dadurch, dass die Units an sich sehr viel Schaden machen, kann man da eben, ich sag mal, ein bisschen risikoreicher spielen und man kann mit dem Rückschlag besser agieren. Ja, deswegen meine ich diese rote Mana-Metaphorik, du musst als Stark sicherstellen, dass wenn du irgendwo reinfeuerst, da steht nichts mehr, was noch einen Arm heben kann. Ja, also, wie haben wir das jetzt so blöde gesagt, wenn Stark in Runde 4 nicht am Gewinnen ist, dann wird es in Runde 5 auch nicht mehr. Oder selten. Ja, also dein Part ist das Anfangsspiel, das Positionierungsspiel, da musst du arbeiten, da musst du am erfolgreichsten wirken, weil wenn es dann zum Schlagabtausch kommt, geht Stark gefühlt schneller den Luft aus als zum Beispiel den Nightwatch. Na, du musst halt, wenn es kracht, musst du richtig krachen lassen. Genau, du musst es halt durchhauen. Genau. Genau, und da kommen wir jetzt auch mal zu den... Wenn das aber geschafft ist, wenn du an irgendeiner Stelle mit deiner wertvollen Einheit durch die gegnerischen Reihen durchgebrochen bist, dann hast du das Spiel quasi schon gewonnen. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du es gewinnst, sehr hoch. Ja. Dann spielst du den Vorteil und dann arbeitest du dich quasi ab. Genau. Da können wir auch gleich mal zu den Commander kommen, welche da dir am meisten helfen, sowas zu tun. Persönlich, also wenn ich jetzt mir meine, ich habe mir so eine Liste zusammengestellt mit Leuten, mit die ich jetzt denke, nachdem ich jetzt jeden Commander so ungefähr mindestens 5-mal gespielt habe, kommt so hin, in dem Zusammenhang bin ich auf Eddard Stark hängen geblieben, weil Eddard Stark einfach eine klasse Order hat, ja, 2 Units hinstellen, kann den Unterschied machen zwischen den Rang voll machen oder nicht. Du meinst 2 Wunden. 2 Wunden, ja, 2 Leute hinstellen, Entschuldigung. Das kannst du sogar auf andere weiterschieben. Das kann also auch in dem Fall deiner Blocker-Unit, die du irgendwo platziert hast, die gegnerische, ja, wie sagt man, Dislodge-Unit, wie würde man es in Deutsch bezeichnen? Die Verschiebung-Unit, da das Spiel schwerer machen für die. Das macht erstmal grundsätzlich ist die Order damit großartig, funktional. Die Taktikkarten, die er mitbringt, sind alles großartige Ziele für Sansa Stark, um die jederzeit aus dem Deck zu holen. Ja, also es gibt eigentlich keinen Moment, wo du die nicht brauchen kannst. Na, weil ist es quasi zwingend nötig, eigentlich mit ihm zusammen Sansa zu spielen. Genau, das ist definitiv der Fall, wenn du ihn hast. Dann, und du spielst nicht gegen Lannister, da kann man immer noch diskutieren, ob man sie mitnehmen will oder nicht, aber er ist einfach fantastisch. Ja, also Fury for the Fallen ist, du darfst dich frei ausrichten und einen Charge ansagen, das ist damit muss der Gegner die ganze Zeit rechnen, aber wie willst du denn das abdecken? Ja, also das ist so ein Peak Ass. Ja, das gewinnt dir Spiele, das dreht Spiele, auch wenn es gerade schlecht läuft. Ja, und der wichtige Punkt ist, das ist Attack oder Charge. Das heißt, selbst wenn die Unit gebunden ist, kann sie sich frei arbeiten. Und das ist großartig. Das gewinnt Spiele, wenn es gerade mal wirklich, wirklich nicht so gut läuft oder wenn du dringend Platz machen musst. Das ist fantastisch. Da kann ich ja mal als Tipp geben. Also wenn ihr seht, dass ich irgendwie so die Einheit mit Eddard relativ exponiert hinstellt und dann vielleicht noch, also so eine Charge-Reichweite stellt und dann der Stark-Spieler aber noch andere Einheiten anbietet, so im Sinne von, ach ja, ich beende mal meine Aktivierung mit einem Marsch hier direkt vor deiner noch nicht aktivierten Einheit, du kannst mich gerne angreifen, dann ist das meistens eine Falle, dann hat er meistens genau. Fury for the Fallen auf der Hand. Genau, das ist meist du Ultra-Bait. Deswegen auch tatsächlich ist der, vorher hatte ich das mit einer Outrider-Unit probiert, das war aber nie genug Damage. Und jetzt hat sich quasi herausgestellt, dass es einfach viel cooler ist, Fury for the Fallen, also die zweite Unit, die Eddard Stark hier immer braucht für sein Lead of the Example, das war Lead by Example, wo wir gleich hinkommen, einfach eine Berserker-Unit zu nehmen. Und Berserker funktionieren einfach klasse mit Rob und deswegen ist Rob da drin, er bringt noch einen Wolf mit. Und die Berserker sind ultra schnell. Das heißt, du hast einfach eine großartige Flankenunit, die da an Eddard vorbeizieht. Die wird meist irgendwann gehauen und dann hast du immer ein sinnvolles Ziel, wo du mit Fury of the Fallen hin willst, weil dadurch, dass Eddard ja diesen 12-Zoll-Radius hat, in dem er meist arbeitet, sind die Units immer eng zusammen und das ist einfach ein super Tandem. Dann hast du deine Game-Winning-Karte, also dein Spielmacher. Ne? Das ist Lead by Example. Das ist für die Leute, die es jetzt gerade nicht vor sich haben, at the start of a friendly turn. Du musst Eddard Starks Unit aktivieren. Das ist ziemlich gut gegen Tyrion, weil Tyrion kann ja zum Beispiel sagen, dass eine andere Unit aktiviert werden muss. Das kann hier in dem Fall nicht, weil hier wird tatsächlich die Auswahl festgelegt, dass ich Eddard aktivieren muss. Das heißt, hier kannst du ich glaube, es heißt Delay Order, drumherum spielen. Genau, ja, korrekt. Das ist relativ relevant. So, dann muss die aktivieren und sie kriegt 2 Attack Dice. So, wenn du jetzt Eddard in einer Great Axe Unit hast, dann läufst du aber los und dann ist die Kreissäge an. Und meist geht eine halbe bis dreiviertel Unit definitiv. Kommt in so einem Zusammenhang. Wenn du die Great Axes nimmst, dann kommt auf die Rüstung an, aber sowas wie genau. Cutthroats oder so geht auf jeden Fall ganz. Genau. Wenn du noch richtig cool bist und es richtig drauf hast, dann legst du vorher irgendwie noch einen Vulnerable Token dran. An die Unit, in die du reinfeuern willst. Dann ist definitiv die Show. Und dann geht auch meist, das drehen sich so ein bisschen die Augen beim Gegner hoch und Schaum läuft aus dem Mund, weil sie realisieren dann, dass du danach quasi die sogenannte Sync-Action hast. Also du hast dann quasi, darfst danach sofort eine zweite Unit aktivieren in 12 Zoll Umkreis. Und die hat auch nochmal plus 2 Attack Dice. Und die darf aktivieren. Und das ist halt großartig, weil das ist dann meist immer die Berserker-Unit. Und wenn die Berserker-Unit schon gehauen wurde, oder schon, oder Caitlyn dran hat, dann sind das 12 Würfel. Hat man halt mal. Und wenn ohne Rob spielt, zum Beispiel mit dem Berserker Champion, also genau, das 14 Würfel. Richtig. Mild. Das ist ja noch das. Ist. Genau. Value. Ja, habe ich noch nicht getestet, weil war die Errata erst kurzfristig rausgekommen. Ich war noch nicht ganz sicher, ich habe es noch nicht getestet, wollte es nicht auf einem Turnier testen mit 20 Mann. War mir ein bisschen zu heikel. Habe es deswegen bei Rob belassen. Hat sich bis heute jetzt auch als positiv herausgestellt. Ja. Die Plus-1-Bewegung macht einfach Charges noch sicherer. Ja, 7 Zoll genau. Ist nett. Naja, und dann hast du natürlich noch Norvan Defiance. Und das ist halt so eine sogenannte Fail-Safe-Karte. Na, also wenn eine Unit einen Moralwert-Test versaut, dann darf sie den halt nochmal wiederholen. Na? Und wenn sie innerhalb von langer Reichweite, also 12 Zoll im Addert ist, besteht sie den sogar automatisch. Das geht aber auch auf Addards Unit selber, weil er ist selber innerhalb von 12 Zoll. Das ist einfach großartig, gerade weil Moral ja an Starks oder beziehungsweise allgemein eigentlich den größten Schaden anrichtet, weil es das Einzige, gegen was du dich theoretisch keinen Rüstungswurf nochmal zusätzlich kriegst. Und einfach so einen Paniktest zu bestehen, ist einfach immer gut. Weil du kannst es benutzen, wenn du so richtig die Doppel-1 legst. Du kannst es benutzen, wenn du in The Dance with Dragon ganz dringend den Marker nicht verlieren willst, weil du noch einen Punkt zum Sieg brauchst. Ist groß. Ist einfach großartig. Und dann noch dazu, und das ist halt absurd, wenn Eddard selber von der Karte betroffen wurde, darf er halt auch nochmal angreifen. Das heißt, wenn alles klappt, hast du vier Karten in deinem 20-Karten-Deck, die dir sagen, attackier halt einfach mal. Und das ist stark. Das sind vier NCU-Aktivierungen auf Schwert. Einfach mal so. Da du auch chargen kannst, sogar noch besser. Genau. Also einfach nur, dass du den Commander hingestellt hast. Und das. Aber natürlich, es kommt ein riesen Nachteil dazu. Weil alles hat Addard zum Ziel größtenteils. Also gerade der One-Two-Punch mit Lead by Example kann nicht benutzt werden, wenn Addard Stark nicht mehr im Spiel ist. Weil du musst Addards Unit aktivieren. Ja, also wenn die Unit weg ist, dann kannst du die Karte halt nicht mehr benutzen. Deswegen hoffe ich auf die Heroes Box 2 von den Neutralen, weil da ist Hagar drin und der kann Addard zurückholen, voraussichtlich. Das ist natürlich groß. Aber wenn du dann noch eine Sicherungsmaßnahme einbauen kannst, ganz gut, sehr gut, finde ich sehr gut. Wenn wir zu anderen Generälen kommen, die man noch benutzen kann, persönlich, die ich gut finde oder turnierfähig, dann ist das Holland. Mit Holland komme ich selber aber noch nicht so gut klar, weil ich persönlich die Cranogman sehr schwer zu spielen finde und bis heute entweder nur großartige Ergebnisse mit denen erzielen konnte oder gar nichts. Also entweder hat die Unit sich aufgelöst oder sie hat eine Gegner-Unit aufgelöst. Das liegt aber vermutlich eher so an meiner Unfähigkeit, als dass die Unit wirklich schlecht wäre. Holland hat halt einen ziemlichen Kontrollcharakter. Und er gibt dir die Möglichkeit, noch mehr Feldunits zu bringen, weil er ist halt ein gratis NCU. Ich wollte gerade sagen, damit hast du halt auf jeden Fall relativ, also das ist relativ viele Aktivierungen, aber da kannst du zum Beispiel auf jeden Fall Lannisters überflügeln an Aktivierung. Definitiv. Auch deutlich das, überflügeln. Das -1 zu Hit, was am Gegner anspielen kann, ist großartig wichtig, wenn Leute tatsächlich anfangen zu schießen. Ist bis jetzt irgendwie noch nicht so eingekommen in unseren Spielfeldern. Mal ab und zu ein paar Armbrustschützen. Aber so richtig toll war es bis jetzt nur bei dir, als du Freefall gespielt hast. Ansonsten sehe ich eigentlich das noch nicht so viel. Oder noch nicht so häufig, wie ich es gerne hätte. Ich habe mit Freefall geschossen? Na, du hattest ein paar Range, du hast deine Trapper mit. Ab und zu hast du da schon mal geschossen. Die 6 Würfel. Ja. Also ich glaube, bei Holland Reed gegen Freefall gespielt, das ist eine Verschwendung. Also, bringt nichts. Naja, du hast 2 Paniktests drin in der Karte, in seinem Deck. Du hast Bewegung reduzieren drin. Weiß ich nicht, finde ich schon ganz okay. Aber er ist zum Beispiel so ein typischer General, wo ich zum Beispiel Sansa nicht mitnehmen würde, weil alle seine Karten sind jetzt nicht so kriegsentscheidend, dass ich sie unbedingt aus dem Deck zerren müsste. Also Sansa dann in dem Fall ist sie dann, wenn du sie mitnimmst, dann ist sie mehr dafür da, um quasi entweder einen Charge so richtig drüber zu bringen. Oder irgendwas abzusichern. Aber bei ihm bin ich mehr ein Freund von Arya, muss ich sagen. Ja, weil sie macht eine freie Aktivierung am Anfang der Runde, die Krennog-Men dürfen schießen, dann dürfen die Krennog-Men chargen und können auch nochmal zuhauen. Das heißt, du holst da mehr Value raus, meiner Meinung nach. Und dann hast du halt 3 Punkte in NCUs, hast nur 2 NCUs mit, ja, aber du hast am Ende auch nur 3 Punkte in NCUs investiert und dann kannst du halt ein paar Units hinstellen. Das ist schon stark. Aber da bin ich noch nicht so erfahren mit ihm, als dass ich jetzt sagen könnte, was da eine gute Liste wäre, die wirklich gut funktioniert. Also ich finde es interessant, dass du Holland auf Platz 2 anführst. Für mich schon. Das liegt aber daran, weil aktuell, also es hieß Zeidon und Rob an ungefähr derselben Stelle. Viele Leute, mit denen ich so rede oder so, die spielen viel Greatjon, aber ich bin halt kein Freund von dem Last Stand, weil so wie das Last Stand momentan geregelt ist, ist die Unit halt weg. Also kann ich das Attachment nicht mehr benutzen und so weiter und so fort. Das heißt, Greatjon kann halt nur dafür sorgen, dass wenn der Gegner einen Siegespunkt kriegt, dass du auch noch einen Siegespunkt kriegst. Ja, aber er kann, es ist schwer mit John, finde ich, gezielt Spiele zu gewinnen. Oder ich, vielleicht bin ich einfach auch nicht aggressiv genug. Er trifft auch nicht meinen Spielstil einfach. In dem Fall dann. Ja, ich habe ja kontrolliert dran drauf drüber. Einfach nur die Guided Missile. Ja, Entschuldigung, du bist irgendwie abgerissen? Achso, ja, du auch. Also ich finde, Great John ist halt dran drauf drüber. Du musst halt massiv alles nach vorne schieben und hoffen, dass du den Gegner schneller tötest, als er dich töten kann. Und wenn er dich tötet, dass du eben zumindest die Unit dann auch noch mitnimmst. Mhm. Also tatsächlich, dass du irgendwie am besten eine Unit mehr hast als er und dann einfach eins gegen eins abtauschst und dann hast du das Spiel gewonnen. Genau, das ist auch das, was die meisten tun. Aber meine Erfahrung, die ich gesammelt habe, ist, es war meist der Schlagabtausch nicht genug. Oder ich habe ja auch Erfahrung als Stark gegen Greatjon zu spielen. War Eddard einfach die bessere Wahl. Er bringt konsistente Ergebnisse. Ja, weil Eddard einfach dann noch mehr Aktivierung hat. Genau. Und eben auch wieder auf Great Axis besser zurückgreift, ja. Ja. Naja, also das ist jedenfalls der Punkt. Deswegen, ich würde sagen, das ist das, was wenn ich eine zweite Turnierliste mitnehmen würde, dann wäre es vermutlich aktuell entweder Holland oder Rob. Aber jetzt, nachdem sie den Berserker-Champion geändert haben, bin ich sehr gewillt, diese Greyjoin-Liste nochmal zu probieren. Einfach Berserker-Champions und Rob in die Umber Great Axis, um denen ein bisschen mehr Bewegung und Movement zu geben. Und dann gucken wir mal, was passiert. Dann laufen wir halt los und das ist dann halt der Barfight. Und dann gucken wir mal, wer stehen bleibt am Ende. Das finde ich schon ganz spannend. Und Rob ist halt ein großartiger General. Aber Rob arbeitet halt unglaublich gut mit dem Horst Tully zusammen und der ist halt noch nicht erlaubt. Das stimmt. Ja, also das, und deswegen, weil Robs Karten sind groß und machen Spaß, sind klasse, aber es fehlt irgendwie so ein bisschen. Also damit er für mich funktioniert. Ich finde, der müsste eigentlich besser sein, aber ich kann das Potenzial, das der hat, nicht abrufen. Also nicht konsistent. Deswegen kann ich da jetzt auch nicht so viel zu sagen, weil die Turnierspiele, die ich mit ihm gehabt habe, war zu dem Moment, bevor klar war, dass die Kickstarter-Units nicht erlaubt waren. Deswegen sind meine Turniererfahrungen mit ihm halt, das hatte ich halt den Reiter-Tully dabei und da war er halt klasse. In other news. Ja gut, auch gegen Lannisters? Na, gegen Lannister habe ich ein paar Mal gespielt, aber ich meine, da waren die Ritter meist mehr dabei. Na, die Möglichkeit, in einer Ritterunit natürlich einen Disorderly Charge zu geben, also ein, wie heißt das, unkoordinierter Angriff, also dass sie keine Karten reinspielen dürfen und nicht wiederholen, das ist stark, das ist unglaublich stark. Aber es fehlte so ein bisschen die Durchschlagskraft, um so eine Lannister-Unit dann so richtig aufzulösen. Also für mich. Aber jetzt mit der Spielerfahrung, die ich jetzt habe mit Eddard, ich bin natürlich weiter am Probieren. Also Rob steht natürlich genauso auf der Liste. Gerade wenn die Tully-Reiter kommen, wird er nochmal richtig besser. Und gucken wir mal. Da können wir nochmal drüber reden, wenn die Tully-Reiter raus sind. Ja gut, brauchst du auf jeden Fall, wenn die Tully-Reiter rauskommen, brauchst du einfach mal auch viele Wölfe, um auf deine Aktivierung zu kommen. Ich meine, die werden mindestens 8 Punkte kosten, vielleicht sogar 9 wegen ihrer Heilung. Ja. Und dann ist es tatsächlich fraglich, ob du außerdem noch so viel hinstellen kannst. Von daher, 2 Wölfe werden dann Pflicht sein, einfach damit du deine 7 oder 8 Aktivierungen hinbekommst. So ist es. Also da, wie gesagt, da werden wir sehen, wie sich's, was sie am Ende kosten. Wenn sie 8 Punkte kosten, sind sie definitiv im Rahmen von großartig. Weil, aber wenn sie 9 Punkte kosten, dann weiß ich es nicht. Da kann ich noch nichts zu sagen, ehrlich gesagt. Habe ich noch nicht genug rumgerechnet, Miss. Alle anderen Generäle, die ich jetzt bis jetzt noch nicht genannt habe, sind meiner Meinung nach bis aktuell nicht turniergeeignet. Kannst du kurz aufzählen? Das wären ja, genau, Ramsey, das wäre der Tully zu Fuß, das wäre der Roose Bolton als NCU und Roderick. Genau, und das liegt, also wir haben jetzt Roderick auf der UK Expo im Turnier in der Liste gesehen mit 4 NCUs und 3 Dislodge Units. Also war eine ganz komische Liste. Dislodge Units, Entschuldigung, harte, also Units, die andere wegdrücken und zerstören. Genau. Es gibt keinen, also das Least hat es zwar gespielt, er hat offensichtlich auch gewonnen, aber es gibt leider keine Videoaufnahme von dem Spiel, weil ich würde gerne wissen, was dort passiert ist, weil ich kann es mir nicht vorstellen. Ja. Wie das Spiel abgelaufen ist. Ja, du musst auch immer dran denken, dass die englischsprachige Community anders spielt. Also in den USA sind immer noch die Starks die stärksten. Also die spielen einfach anders. Die spielen halt auch helle Bartenträger. Die spielen halt auch Warrior Sons. Übrigens alle Stark-Spieler, die zuhören, wenn jemand irgendwie helle Badiere hinstellt, immer schön freuen, ne, den Counterplot rausbaiten irgendwie und dann einfach mit The Winter is Coming einfach Spaß haben. Es ist ein großartiges Gefühl. Wenn jemand Warrior Sons aufstellt, ist auch genauso ein großartiges Gefühl, wenn du so eine Punkte-Units abräumst. Die werdet ihr in einer wirklich harten Turnierumgebung vermutlich in nächster Zeit erstmal nicht sehen. Also nicht, wenn da signifikante Änderungen kommen. Also das sind so Units, über die freue ich mich immer. Die sehe ich aber leider viel zu selten. Ja gut, weil du da weißt, dass der Gegner ein Anfänger ist. Ja. Und du bist warum? Anfänger abzuschlachten. Ja, Stark schlachtet alles ab, was nicht andere Starks in Touch gehört. Warum der Roderick so weit unten ist, oder beziehungsweise für mich, ich persönlich bin der Meinung, dass seine Fähigkeiten und seine Taktikkarten zu nutzen, das ist zu hoch. Also die Trigger sind falsch gesetzt. Also du kannst zum Beispiel seine eigene Fähigkeiten, die er beide hat, er darf, wenn eine Unit vulnerable ist, dann darfst du Hits wiederholen. Und er kann wie der Swansword Captain Vulnerable Token ausgeben. Aber seine zweite Fähigkeit wird geprüft, bevor er die erste aktivieren kann. Das ist erstmal total seltsam und irgendwie nicht toll. Also ist irgendwie ein schlechtes Gefühl. Und seine wirklichen coolen Karten steht immer da, wenn eine Unit bereits verwundbar, also vulnerable ist. Und also ich weiß nicht, ob ich vielleicht irgendeine Technik noch nicht gesehen habe, aber ich kann jetzt nicht die ganze Zeit auf Bastard Girls bauen, dass mein Gegner beim Rüstungswurf eine 1 würfelt, dass ich einen Vulnerable Token da drauf zaubern kann. Also es gibt leider kein Äquivalent zu Pycelle, der einfach Vulnerable Token rausgibt. Das gibt's schon. Das ist Roderick, 4 Punkte NCU. Ja, aber der steht jetzt halt gerade in der Armee drin. Das ist irgendwie seltsam. Keine Ahnung, warum das so ist. Ob da noch irgendwas kommt oder ob ich was nicht sehe, ich verstehe es nicht. Ich krieg's auch nicht auf die Reihe, den zu spielen. Ist zu viel Arbeit für zu wenig Effekt. Meiner Meinung nach. Yep. Damit hätten wir das erstmal durch. Also fassen wir das kurz zusammen. Persönlich würde ich sagen, wenn ihr sagt, ihr seid neu im Spiel, ihr wollt Turniere spielen, beginnt mit Eddard, Rob und Greyjohn. Die bringen euch persönlich aus meiner Sicht die besten Sachen bei, die Starks hat. Ja, also Eddard bringt euch bei, wie man welche Units wie wichtig sind. Greyjohn bringt euch bei, wie man richtig gut kämpft. Und Rob kann euch als General sehr viel beibringen über Positionierung und solche Tricks. Da sind die großartig. Wenn ihr das raus habt, dann könnt ihr anfangen mit Holland, um eben quasi dann so dieses Kontrollspiel, was man mit Stark im Zweifelsfall auch aufbauen kann, dann tatsächlich zu forcieren. Alle anderen würde ich warten, bis weitere Releases draus sind, die vielleicht die Starks da in gewissen Punkten dann eben abdecken. Gerade der Tully Foot, also der Fußsoldat, ist definitiv besser, wenn seine Reiter da sind. Da wird er nochmal eine ganz andere Nummer. Was hältst du denn, also was sind deiner Meinung nach so die besten NCUs oder was ist bei dir immer gesetzt und in welcher Reihenfolge würdest du die spielen? Das kommt ganz auf den Commander an, natürlich. Wenn es jetzt darum geht, wenn ich meine NCUs plane, die immer auf dem Tisch steht, also immer eine Diskussion ist, die ich eher rausdiskutieren muss, wenn ich sie nicht brauche, ist Caitlin. weil es gibt seltene Situationen, wo sie nicht gut ist. Weil wenn wir, also die Situation ist ja meist, dass aktuell im Meta mehr NCUs gespielt werden als Felder. Das heißt, es ist definitiv immer einmal der Brief besetzt. Es gibt eigentlich auch keinen Grund, den Brief nicht zu besetzen in der ersten Runde, aber es soll vorkommen. Weil sie nimmt halt jeden schlechten Token von dir runter. Ja. Das ist erstmal grundsätzlich gut. Weil du musst dich dann nicht um den Sack kümmern, dass du den gleich kriegst, um jetzt zum Beispiel den Weekend-Token wieder runterzukriegen, sondern Caitlyn Runde 1, wenn du sowieso nicht chargst, legst es auf die Unit, räumst den Panic-Token oder den Weekend-Token ab, alles ist Sahne. Sie aktiviert Berserker, die grundsätzlich meist in meisten Listen auch drin sind. Deswegen ist sie halt schon ab Runde 2 auch aggressiv unterwegs, weil sie eben auf einer Berserker-Unit liegen kann. Ab Runde 3 fängst du an, Schaden zu nehmen. Sie rettet dir quasi da die Vorteile, dass du die Würfel wieder hochziehen kannst. Gerade wenn du eine Unit, die wirklich nur noch auf einen Rang rumtanzt, ist es halt fantastisch, einfach trotzdem volle Würfel zu werfen. Und dann macht auch zum Beispiel das Dark Fury von den Swan Swords Sinn. Ja. Aber auf diesen letzten Rang zu tanzen ist gefährlich und habe bis jetzt noch nicht gelernt, wie man da sinnvoll drauf rumtanzt. Das ist halt riskant, genau. Kannst halt einmal nicht den Gegner besiegen, wie auch immer, und dann kriegst du doch nochmal was ab und dann war's das. Keine Ahnung, ist für mich zu unsicher. Kann sein, dass andere da bessere Erfahrungen mit haben, definitiv. Ja. Überraschung des Jahres mit der Heroes Box 2 ist bei mir tatsächlich Arya immer eine Diskussionswert. Ich habe am Anfang, als die kam mit den 3 Punkten und darfst einmal bewegen, fand ich eigentlich gar nicht so gut am Anfang. Aber dann habe ich drüber nachgedacht, dass wenn du ja anfängst, du ja einfach einen Swift Advance quasi auf der Hand hast, permanent. Und das ist schon gut. Und das kann man halt auch nicht blocken. Also es gibt noch niemanden, der quasi eine NCU-Aktivierung im Beginning of a Round ausschalten kann. Genau, ich wollte gerade sagen, du kannst von Counterplot nicht betroffen werden, du kannst von Varus nicht betroffen werden. Genau. Du bist einfach, wenn du den First Turn hast, ziehst du die und dann chargest du eben auch mal die Knights of Castle Rock. Erster. Na genau, was noch viel interessanter ist, wenn du in Zug 2 den ersten Anfang hast, also weil du nicht begonnen hast, weil du in Zug 2 gewählt hast. Genau. Dann hast du die Möglichkeiten, gerade wenn du zum Beispiel sowas wie Swift Advance auf der Hand hast, als letztes halt deine Unit, die irgendwen angreifen soll, einfach mal ganz frech nach vorne zu schieben. Ja? Also zu marschieren zum Beispiel. Genau, einfach ganz frech auf den Gegner zu. Dann nochmal Arya zu benutzen, um noch frecher ranzukommen. Und wenn du dann kannst du prüfen, ist ein Counterplot da oder nicht. Also quasi du rechnest mit dem Frontcharge, aber wenn du das Swift Advance auch noch durchkriegst, dann kriegst du sogar einen Flankencharge durch. Ja? Das ist zum Beispiel das, was jetzt schon in mehreren Spielen einfach ein Riesenüberraschungseffekt war. Ich erinnere mich an deinen Riesen, ja, der da schon abgearbeitet wurde auf dem Turnier jetzt, was ich gespielt habe, war genau dasselbe mit den Reitern, weil Arya gibt einfach jeder Unit permanent, solange Arya aktiv ist, zum Anfang der Runde wahlweise eine Ausweichbewegung oder aktiviert oder erhöht die Gefahrenreichweite dieser Units. Ja, und das ist für ein Spiel, ne? Genau. Spiel. Ja, aber so, deswegen ist es gar nicht so cool, das so früh wie möglich zu ziehen. Eigentlich willst du so ein bisschen, na, immer so, na, hier könnte. Genau, der weil du musst damit arbeiten. Genau, der Gegner soll Angst haben, soll sich darauf einstellen, soll lieber erstmal von deinen Units wegbleiben und so besetzt du halt im Game of Thrones oder sonst was Missionsziele, weil der Gegner Angst hat. Genau, und das ist ihr großer Vorteil und das ist auch, ja, also ich habe mich wirklich in die Dame verliebt, also ich nehme die wirklich gerne mit. Die es gibt sogar Momente. 16, ne? Die Schauspielerin nicht. Egal, verlassen wir das. Verlassen wir dieses Thema. Sie ist sogar, noch ein Nachwort, ich bin mir manchmal sogar gar nicht sicher, ob sie nicht eigentlich sogar cooler ist als Sansa. Ich bin mir da echt, manchmal denke ich mir, ich will lieber Arya mit haben als Sansa. Warum? Gut, kommt drauf an, gegen Lannisters ja, aber ansonsten genau, hättest du eben mit Sansa quasi den gleichen Effekt, weil du könntest einen Swift Advance ziehen. Richtig, aber ich könnte auch bei Arya das noch 2 Swift Advance haben. Also es ist, ich weiß nicht. Was ein bisschen schade ist an ihr, sie gibt dir halt nur Zugriff zusätzlich noch auf eine Attachment, das ich noch nicht so klasse finde, aber ich glaube, da fehlt einfach auch noch die Unit, wo der rein soll. Die Sansa ist natürlich genauso klasse, weil sie zieht dir halt zu jedem Moment die Karte aus dem Deck, das du brauchst, und das ist halt game-entscheidend. Das ist schlicht und ergreifend spielentscheidend. Ja, du greifst an, du brauchst den Sundering jetzt, um da definitiv durchzuhauen. Du hast hier gerade, stehst auf deinem letzten ja, auf deinem letzten Fuß, aber wenn jetzt diese Great Axe Unit nochmal aktivieren könnte, holst du das North Remembers, weil eben gerade dein Wolf umgerannt wurde. Das ist fantastisch. Wichtig, das vergessen viele, gerade Anfänger, du darfst auch aus dem Friedhof holen. Und es ist immer besser, erstmal was aus dem Friedhof zu holen, als aus dem, also aus dem Friedhof, Entschuldigung, den Abwurf, Ablagestapel heißt es hier, als aus dem Deck. Manchmal, weil es sind nur 20 Karten, man kann jetzt argumentieren, man nimmt eine Karte aus dem Deck, deswegen erhöht es die Wahrscheinlichkeit, andere Karten zu ziehen. Freunde, es ist besser, die Karte dreimal zu benutzen als zweimal. Na, also, ja, meiner Meinung. Definitiv, ja. Ja. Und dadurch, dass es, das ist auch nochmal hier klarzustellen, es ist wirklich an jedem beliebigen Zeitpunkt. Und ihr müsst nicht sagen, was ihr holt. Das haben wir am Anfang immer gesagt. Also ich habe immer angesagt, welche Karte ich hole, warum auch immer. Ja, naja, wenn man halt von anderen Spielen gelernt hat, du kannst einfach jede Karte nehmen, hol dir das, was du brauchst und gewinn das Spiel. Aber, und das ist ihr großer Nachteil, wenn der Gegner einen Varys hat, ist es manchmal kritisch, sie aufs Board zu stellen. Hatte auch schon Leute, die mich metagamen wollten und gesagt haben, sie deaktivieren jetzt Sansa. Zum Glück habe ich dann gerade sie nicht aktivieren wollen, weil Varys kann ja auch die Fähigkeit von ihr aktivieren. Deaktivieren. Das war komisch, aber hat mich erstmal zum Nachdenken gebracht. Seitdem muss man das manchmal benutzen. Zu den anderen NCUs, die ich persönlich auch immer gerne noch mitnehmen würde, aber meist keinen Platz für habe, ist Varys und Littlefinger. Littlefinger wird gut, zwecks der Feldakt, also der unterschiedlichen Aktivierung, kannst halt irgendein Feld blockieren und zum Beispiel Schwerter nutzen. Das ist klasse. Das wird halt immer wichtiger. Also wird immer wichtiger. Wird, genau. Peter, der wird immer wichtiger. Ich meine, Night's Watch bekommt jetzt solche Fähigkeiten, dass sie ein Feld haben müssen. Wenn ich das richtig sehe, bekommt auch die die Stormcrows. Golden, genau, Kugeln, die bekommen Stormcrows, die bekommen sowas, ja. Bekommen sowas. Das Freefolk mit den Heroes 1, also Hama zum Beispiel, der Dogset, genau, möchte eigentlich immer das Pferdchen besetzen. Also ich denke, wird immer wichtiger, dass du jetzt aktiv deinem Gegner ein gewisses Taktikfeld blockierst und genau, trotzdem noch das Taktikfeld benutzt, was du gerne benutzen möchtest. Wie gesagt, darum, genau, denke ich, ist es inzwischen sehr lukrativ, einen Peter mitzunehmen. Genau, also da kann man auch sehr gut sehen, wie sich so ein Spiel entwickelt, also wie sich auch so eine Meta entwickelt. Also ich erinnere mich an unsere ersten Diskussion, wo wir alle Peter angeguckt haben und gedacht haben, ja, okay, für 3 Punkte vielleicht. aber jetzt merkt man halt immer mehr, wie wichtig er wird. Ja, also gerade die Nightwatch haben da ganz viel Spaß mit dem, weil sie ja quasi jedes Feld brauchen. Da ist der natürlich einfach Gold wert. Und ich sehe mich auch langsam auch gezwungen, ihn ab und zu benutzen. Haben noch nicht so viel benutzt. Ist auch ein ganz anderes Spiel, ist nochmal eine ganz andere Ebene, die dann dazukommt. Deswegen habe ich zum Beispiel am Anfang lieber Varys benutzt. Also seit dem Varys Nerf ist er jetzt auch nicht mehr so gerne bei mir in der Liste, ehrlich gesagt. Kann ich nicht zu sagen. Ich bin gefühlt immer sehr unlucky, wenn ich ihn benutze. Also ich würfel halt nie die 3 plus. Keine Ahnung. Er ist trotzdem gut, benutzt ihn. Gerade wenn ihr gegen Lannister spielt, kann er Vorteile sein. Ich habe noch nicht rausgefunden, ob es besser ist, einfach zu sagen, wir kämpfen gar nicht über Kontrolle auf dem Taktikboard, wenn es zum Beispiel gegen eine Tyrion-Liste geht. Oder es wäre besser, Nadelstiche-mäßig doch dazwischen zu schieben. Kann ich noch nicht sagen. Kann ich wirklich noch nichts zu sagen. Ich noch nicht genügend Erfolg oder Misserfolg gehabt. Zu den beiden NCUs, die ich ungern benutze, ist Roderick, weil ich Crit Blow einfach für nichts halte, für was ich Punkte bezahle, weil es ist halt am Ende zu random. Na, ich habe schon Sachen gehabt, wo der absolut durchexplodiert ist, und ich habe schon Sachen gehabt, wo er gar nichts gemacht hat. Ich sag mal, also wenn wir jetzt mit zum Beispiel in den Greyjoy Units dann eben Zahlenwerte erreichen, der Würfelwürfe von 12 oder 14 Würfel, dann wird es natürlich wirklich, wirklich, wirklich langsam relevant. Na klar, da. Ja, dann kann man das nicht mehr ignorieren. Aber wenn man halt so bei 8 oder so zwischen 8 und 6 rumdümpelt, dann weiß ich nicht. Kann es halt passieren, kann es nicht passieren. Ja, man muss halt überlegen, ne, bei 14 Würfeln sind das im Schnitt so 4 Sechsen, also 4 zusätzliche, genau, Hits. Und das kracht schon. Genau, dann kracht's. Aber wenn man halt eben da nicht hinkommt, relativ wahrscheinlich oder relativ häufig, dann ist es einfach, ehrlich gesagt, noch nicht so wert. Naja, selbst im Charge sind es im Schnitt 2 zusätzliche Hits. Und ja, was zahlst du sonst für ein Attachment, was 2+2 Attacken gibt? Also nur Attacken, nicht zusätzliche Hits, ne? Da zahlst du ja schon locker 1 Punkt. Und das ist halt das, was er hat. Er kostet halt 4 Punkte. Damit hast du, ja, also ich finde die Punkte gerechtfertigt, den Effekt auch gut. Und du hast halt quasi dein 1-Punkte-Attachment, was du verschieben kannst. Ich sag ja auch nicht, dass er in sich schlecht ist. Aber wenn wir jetzt eben argumentieren, du hast zwischen 7 und 10 Punkte für deine NCUs, die du mitnehmen willst, wenn wir jetzt mal so das als Wert festlegen, dann kompetitiert er halt im 4-Punkte-Slot halt immer mit Caitlin. Das ist richtig. Und da hat er verloren. Und da verliert er halt. Ja, und da verliert halt auch meist auch der noch nicht genannte Eddard, weil das Heilen ist, ja, ist cool. Ich sehe es nicht. Vielleicht, wenn die Tully-Liste besser wird, weil Tully schon wieder Verbindungsabbruch. Sehr gut auf Moral arbeiten können. Dann wird der Eddard-NCU vermutlich besser. Aber aktuell nicht. Ja. Nochmal bei Eddard Anfang. Warum er so uncool ist, es gab schon wieder einen Verbindungsabbruch. Okay. Also Eddard benutze ich halt leider nicht so gerne, weil ich sehe die Heilung einfach nicht in 4 Punkten. Ja, die Aktivierungen sind gut. Er hat 3 Ma, kann richtig viel geheilt werden, kann halt aber auch einfach nur 6 Units sein, also 6 Modelle, die er wieder hinstellt. Und du musst halt die Moralbeitest schaffen oder chargen. So, wenn wir jetzt in einer Board-Situation sind, wo wir halt eben schon tief im Nahkampf sind, da wird nicht mehr viel gecharged, dann geht's um die Moralwerte. Und da ist, wenn Brandon Tully als General gut wird, Gesundheit, dann wird Eddard vielleicht auch als NCU besser. Ich habe auch meine Meinung nochmal bestätigt bekommen auf dem Turnier, weil mein erster Gegner hatte den Eddard mit. Und ich habe einfach outdamaged. Es war nicht genug Heal. Es war nie genug Heal, als dass ich es gelohnt hätte. Na, wenn du überlegst, dass zum Beispiel da Blackfish einfach mal 2, oder? Der macht doch, regeneriert 2 Wounds jedes Mal, wenn man einen Moralwert schafft. Eine, okay. Eine, okay. Das ist ja jetzt geändert, worden. Das war ja vorher, war es ja das Problem, dass die Trigger gleich waren und dass man entweder sich entscheiden musste, ob man Brandon Tullys Modell nehmen will oder von Eddard den Marker. Jetzt funktioniert es gemeinsam, jetzt ist es auch gut. Deswegen sage ich, wenn der Tully-General Fußsoldat wirklich gut ist, also ist wirklich spielbar, weil er eben die Reiter und seine eigene Unit hat, ja, dann wird das eine ziemliche Gewalt. Und dann wird es ziemlich starken, sehr, sehr guter Heal. Weil er hat seine Karten im Deck, die ja D3 plus 1 Heal geben, wenn es eine Tully-Unit ist, oder 2. Er hat was, wo automatisch Moralwerts geschafft werden. Und dann Eddard, der noch Heilung reinbringt, dann steht da halt auch wirklich mal was. Da stellen die auch wirklich mal wieder was hin. Aktuell finde ich, ist es einfach zu wenig im Verhältnis zu Caitlin. Das muss man immer dazu sagen. Ja. Caitlin, genau, also Caitlin konkurrieren ist halt echt schwierig, ne? Richtig, sie ist einfach zu, wenn ich versuche, Listen zu bauen, dann versuche ich Stabilität in diese Armeen reinzubringen, also gesicherte Effekte, mit denen ich arbeiten kann. Und Caitlin gibt mir halt immer, weiß ich, ich nehme den Marker weg und ich kriege die Würfel. Da muss jemand anders was tun, um mir die wieder wegzunehmen. Aber wenn ich Eddard jetzt sagen will, ich will heilen, dann kann es halt sein, dass ich bei dem D3 plus 1 O plus eine 2 würfle. Ist unwahrscheinlich, ist geringer wahrscheinlich, aber kann trotzdem passieren. Das ist Mist. Der Marker ist trotzdem weg. Ja? Und ich kann Roderick an eine Unit anlegen und auf den Crit hoffen und es kommt keine 6, weil einfach gerade der Würfelgott sagt, nö, heute nicht. Und das ist doof. Das ist a feel bad moment und das möchte ich vermeiden. Ja, wobei du natürlich noch bei Eddard, dass du W3 plus 1 machst. Du wartest normalerweise nicht, bis du auf dem letzten Rang bist, oder? Weil das einfach zu riskant ist. Ist super riskant. Ist viel super riskant, ja. Ja, da sind wir auch durch die NCUs, weil Holland ist ja ein Commander. Holland Einheiten? Benutzen. Ja, genau, dann können wir zu den Units rübergehen. Also meine persönlichen Lieblingsunits sind Berserker und Great Axes. Great Axes haben sich, als Michael Chenal damals drüber gesprochen hat, hat er sie immer so als Problemlöser-Unit vorgestellt. Oder so als, die nimmt man halt mit, wenn man ein spezielles Problem hat, was man lösen will. Ich habe ein spezielles Problem, das heißt, ich brauche irgendwo eine gute Unit, ja, in den Starks. Die sind halt einfach gut. Na, dein spezielles Problem ist, du musst jemanden tot machen und genau das machen sie. Egal was. Egal ob es Men sind, egal ob es Freefall Graders sind, egal ob es Cutthroats sind, egal ob es Lannister Guards sind. Great Axes beseitigen ein spezielles Problem, den Gegner. Genau, Great Axes haben einfach eine Antwort auf jede mögliche Situation, weil sie sind gut gegen Soft Units, also gegen Units mit Rüstungswürfen von 5 und höher. 5 und niedriger, oder beziehungsweise höher, je nachdem, wie man zählen will. Und sie haben eine Aktion gegen fettgepanzerte Units. Das ist halt schon mal Premium. Na, okay, sie haben Bewegung 4, aber seitdem es Aya gibt, haben sie definitiv einfach auch 5, weil du kannst im Zweifelsfall einfach auch vorwärts schieben, wenn es notwendig wird. Und du kannst da theoretisch immer noch Rob reinstellen, ne? Du kannst immer noch Rob reinstellen im Zweifelsfall, dann kostet sie zwar 10, aber die macht auch für 10. Sie hat, bringt eine 4er Rüstung mit, okay, die Moral ist 6, aber das ist immer noch super. Das ist das Einzige, wo ich meckern würde. Angriffswürfel sind fair verteilt. Ja, also ich meine, man kann nicht erwarten, dass bei irgendwas, wo Rüstungswürfel ignoriert, da irgendwie eine 8 Würfeln steht oder was. Also ja, das kannst du jetzt auch nicht erwarten. Aber ganz im Ernst, die Angriffswürfel... Treffen auf zwei. Die Angriffswürfel sind aber auch total egal, auf welchem Rang, weil... Hast du ja Caitlin. Genau, Caitlin ist immer dabei. Das heißt, eigentlich haben die immer 8 oder 6 Attacken. Ja, also für den geneigten Zuhörer, ne, man erkennt langsam, ne, das ist ein System rausgebildet. Das ist ein Systemangebot, was man hier kriegt. Nee, die ist eine fantastische Unit. Du kannst, also theoretisch kannst du da auch so fast jedes Attachment reinstellen und es hat einen Wert. Du kannst Brandon Tully 2-Punkte-Typ reinstellen, dann ist es eine total stabile Moral-Unit, die, wenn sie länger stehen bleiben, richtig Units abräumen, weil sie halt eben plus 1 aufs Treffen, okay, ist banal, aber 2 Würfel, ne, 2 Würfel auf Rüstung ignorieren, das nimmt man mal mit. Du kannst einen Swansword-Captain reinstellen, weil der Vulnerable-Token großartig mit deinem Mighty Swing funktioniert. Du kannst den Berserker-Champion reinstellen, um einfach mehr Würfel zu generieren und Vicious, das ist das Einzige, was sie auch haben könnten. Ja, ich wollte gerade sagen, eigentlich ist doch das Attachment schlechthin der neue Berserker-Champion, ja, oder? Da passt einfach, da kannst du eigentlich so gut wie alles reinstellen. Also wirklich, wenn du mitnehmen willst, in Greatest ist es definitiv immer schon mal ein Punkt, wo das rein, wo man arbeiten kann. Deine Verbindung war schon wieder abgebrochen. Okay, Entschuldigung. Ja, also aber, Great Axes sind einfach... Genau, Great Axes sind toll. Aber also ich würde sagen, rechnerisch ist es tatsächlich der neue Champion. Ja. Der am coolsten ist. Ich meine, das ist quasi garantierter Kill von allem, ja, was 5er oder 6er Rüstung hat. Also Autokill. Ein Charge, ein Kill. Deine Taktikkarten bringen auch noch Thundering mit. Ja, dann geht's auch bei einer 4er-Unit. Also Unit mit 4er Rüstung. Na, also die fantastisch. Einfach... Tatsächlich, vor allem mit Aya, kannst du halt den Speed, wie er gesagt hat, gut auskontern. Dann brichst du einfach mitten in die gegnerische Schlachtlinie ein, stellst dich, also rutschst einmal durch, stehst hinter der gegnerischen Schlachtlinie und dann hat der Gegner ein riesengroßes Problem. Ich würde sagen, ein Great Axe. Naja, ja. Ja, ist jedenfalls der Axe-Effekt. Ne? Also ganz klar, das ist eine fantastische Unit. Genau. Auch aus dem Hause Amber, die Berserker sind auch fantastisch. Hoher Schaden, viel Mobilität. Großartiger Moralwert, okay, eine Rüstung, kann man mit leben, halten halt nicht lange Stand. Damit muss man leben, damit muss man arbeiten. Na, aber ansonsten gibt's an der Unit nichts zu meckern. Ja, das sind so die beiden Units, wenn du irgendwie einen Job auf dem Feld hast, der erledigt werden muss, das sind die beiden Units, an die du guckst. Ja. Na, also du musst irgendwo durch, das sind deine Units, die brauchst du, um irgendwas abzuräumen und das Spiel damit irgendwie auch zu drehen. Im Bereich Units, die man halt mitnehmen kann, sind wir halt bei den Swansorts. Da haben wir jetzt schon mehr drüber geredet, als ich eigentlich gerne möchte. Sie sind halt okay. Machen den Job. Ich nutze eher als Defensive, weil mir ihr offensives Potenzial zu gering ist. Selbst mit einem Swan-Captain finde ich sie nicht ausreichend genug. Gegen Freefolk sind sie wieder okay, aber gerade gegen Lannister finde ich sie nicht fantastisch. Outrider haben dasselbe Problem, dass sie halt nur 4+ treffen. Sie können halt definitiv viel chargen, das gibt ihnen einen großen Vorteil, sie sind sehr mobil. Gerade wenn du mal irgendwo in den Rücken kommen musst, sind die großartig. Ist eine Unit, die man spielen lernen muss. Na, ist auch wieder so eine Unit, die, mit der kann man ein hohes Erfolgserlebnis erzeugen, wenn man sehr viel Spielerfahrung hat und sehr gutes Board lesen kann. Aber das ist schwer und das ist nicht so einfach. Deswegen bin ich tatsächlich von denen weggegangen, weil sie verzeihen wenig Fehler. Wenn du einmal doof dich zurückziehst und du kannst wieder gecharged werden oder irgendwas, dann gehen die dir halt einfach vom Tisch. Hat der Spieler auf dem Turnier tatsächlich gelernt, ja, dass sie dann wirklich, wirklich häufig vom Tisch genommen werden. Als nächstes die Cutthroats, die besser kämpfen können als die Small Brothers. Aber dafür anfälliger sind, sowohl in der Moral als auch in der Rüstung. Also, genau, das ist ihr Trade-off. Da jetzt man aber nun eher eine Punchy-Armee ist, sind sie eigentlich gut. Sie sind so ein bisschen die Budget-Option, wenn ich keine Berserker-Unit oder eine Great-Axe-Unit mehr reinbekomme und ich aber dringend noch irgendwas brauche. Das hat einfach, ne, wenn du ein paar Punkte übrig hast und Cutthroats eigentlich immer eine gute Einheit. Immer eine gute Wahl. Oder auch zwei. Genau. Problem ist, Starks hat nicht so viele coole Attachments, die man da reinstellen kann. Also sie profitieren halt nicht wirklich von dem von dem Swansword Captain. Sie profitieren jetzt nicht mehr wirklich von dem Berserker Champion. Bis sie dann schon in den 2 Punkten. Und dann musst du es halt überlegen, ob es dir das wirklich wert ist. Ob du dann bei 7 Punkten dann nicht gleich wieder, also ob dann eine Berserker Unit den Job nicht besser machen würde. Wobei du dann eben auch ganz klar halt sagen kannst, warum ein Attachment? Cutthroats sind auch ohne Attachment ziemlich gut. Lässt sie nackig. Das stimmt. Ich meine, spart halt 1 Punkt. Das ist dann zum Beispiel das Upgrade von meinetwegen Sansa zu Caitlyn oder sonst was. Genau, also das ist halt genau der Punkt. Du kannst sie natürlich irgendwo hinstellen. Dann ist halt eben die Frage, welchen Job sie da haben sollen. Sollen sie eben im Zweifelsfall noch irgendwo mit angreifen, dann sind sie definitiv besser. Wenn die wirklich nur da irgendwo stehen oder irgendwo die Tür zuhalten sollen, damit deine wichtigeren Units die Arbeit machen können, dann sind Swarm Brothers halt besser. Ja. Deswegen zum Beispiel war ich jetzt bei... Ach, Carsten. Die Units sind dafür da, die Tür zuzuhalten, deswegen die 4 plus Rüstung. Die 4 plus Rüstung ist da relevanter. Ja. Dann haben wir die Flatmen. Flatmen sind gut. Flatmen sind klasse. Echt? Problem ist. Aber nicht besser. Problem Stars. Ist. Nee, weil das Problem ist, du kannst kein 3-Punkte-Attachment reinstellen, um noch einen Wolf zu kriegen. Ja, das und Problem ist auch einfach, dass du nicht wie zum Beispiel bei den Lannisters die Heilung hast. Also, ja, Tyrion-Armeen haben auch nicht so die Heilung. Aber High Sparrow-Armeen haben halt echt viel Heilung und. Viel Moral vor allem. Genau, du hast die Moral, den Moralboost, du hast dann natürlich doch Wrath of the Rock, das heißt, wenn mal jemand mit Sundering ankommt, kannst du ihm das auch super negieren. Also, ja, ich finde, oder meine Erfahrung auch in Turnieren ist bis jetzt, dass Flayed Min in Stark-Armeen nicht ihre 10 Punkte wert sind. Oder genau, ist auch meine Wertung. Ich nutze sie eigentlich nie. Ich bin noch dabei, also ich überlege, ob man sie irgendwie mit Rob noch nutzbar macht, weil man eben da eben noch an Heilung rankommt und dann mehr Bewegungsspielraum. Und da können sie halt gut werden, weil wenn bei Flatman im Charge sind halt schon stark, sind schon eine Gewalt, mit der man arbeiten kann. Aber das Problem ist halt, dass du halt eine Guard-Unit hat halt trotzdem immer den Captain mit. Also kannst halt das Vicious nicht benutzen gegen und ihre zweite Fähigkeit. Genau. Entschuldigung. Ja, natürlich gegen Lannister Guards kannst du sie nicht wirklich benutzen. Dann haben wir noch Eddards Honor Guard oder auch, keine Ahnung, wie sie in Deutsch heißt, Ehrengarde? Ehrenwache. Ja, lassen wir es einfach so. Die ist großartig für den Spielmodus Dance with Dragons. Ansonsten nutze ich sie eigentlich nicht, weil ich brauche das Offensivpotenzial von den Great Axes. Ich habe da einfach bessere Erfahrungen mitgemacht. Genau, Eddard ist halt Eddards Taktikkarten, wie vorhin besprochen, lassen halt immer wieder angreifen und da ist es halt sinnvoll, wenn man den in der Unit stehen hat, der auch gut Schaden macht. Zuhaut. Und das machen sie halt definitiv nicht. Das können sie halt einfach, die können einfach nicht dasselbe Potenzial erreichen, wie das die Great Axes tun. Und Great Axes kosten halt das gleiche, ne? Genau. Dann haben wir noch 2 Units, die ich persönlich nur in Spezialfällen benutze, also die ich selten, ehrlich gesagt, gerne angucke. Das sind die Sworn Shields, weil ich finde sie einfach für 7 Punkte ein bisschen teuer. Die sind klasse, die tanken viel weg, aber ich habe einfach keine guten Erfahrungen mit denen gemacht. Also jetzt ich nutze gerne in der Holland Reed Liste, weil man da die Miri gut reinstellen kann und dann hat man ein solides Mittelfeld, wo man halt alles abdeckt mit den 12 Zoll, das ist ganz cool. Ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass gegen Lannister sind sie halt am Ende zu moralanfällig, weil sie ist halt, das ist halt das ist ein Leuchtturm für eine Cersei mit und dann kommen halt am Ende eine 5-Punkte Cutthroat-Einheit und meine Sworn Shields konnten aus irgendwelchen Gründen noch nicht aktivieren, dann haben sie einen Vulnerable Token und dann sind da -4 auf dem Moralwert-Test und dann tut's einfach weh. Und ja, dann löst sie sich halt auf. Das ist auch so ähnlich wie bei den Hellebardieren. Du schaffst es immer irgendwie in die Flanke zu kommen und dann irgendwas ist halt immer vollkommen egal, dass die D3 Hits blocken und eine 3er Rüstung haben, dann haben die plötzlich nur eine 4er und wenn das dann andere Berserker sind oder so, die in der Flanke waren, dann ist es halt nur eine 5 plus Rüstung. Also das ist halt, ja. Das ist halt so ein bisschen das Gegenäquivalent zu den Hellebardieren. Also das Konzept ist klar, ne? Man will das irgendwie so, man will eine Frontlinie haben, dass man eben nicht in die Seite kommt. Dieses Shield-Block macht super Spaß, wenn irgendwie Armbrustschütze drauf schießen, aber es reicht halt trotzdem. Ein Armbrustschütze kommt trotzdem immer irgendwie durch und dann hast du einen Moralwert-Check mit -2, weil die Cersei dran liegt und das ist doof. Das sind halt teurere, schlechtere Lannister Guards. Genau, und solange eben der Tully nicht funktioniert, funktionieren die eben auch nicht. das ist halt, die Unit ist wirklich dafür gemacht, dass der Tully Fußsoldat Commander benutzt wird. Und dann werden die auch besser. Signifikant besser. Weil dann funktionieren die Taktikkarten besser, du kriegst der, wenn er angreift, wird, werden sie weakened, du darfst nochmal zuhauen, das wird, da ist einfach mehr drin. So, und die Krennogs sind halt, das ist halt so eine, ja, das ist so ein ganz, kann. Die muss man spielen können, das ist so ein ganz feiner Dolch, und wenn du mit dem umgehen kannst, dann kannst du damit super durch Rüstungen durchstechen, wenn du es nicht kannst, brichst du dir die Klinge ab und stehst dumm da. Ja. Es gab Szenen, wo die Krennogs eine ganze Ritterunit in einem Zug abgeräumt haben, es gab Tage, wo die Krennogs eine Armbrustsalve abbekommen haben und auf einem Modell runter waren. Das ist doof passiert. Das ist schwer. Das ist super schwer. So, Units, die ich nicht nutze. Deine Lieblingseinheiten, genau. Ja, meine besten Units, die ich eigentlich immer nicht nehme, sind die Bastard Girls, weil sie sind zu teuer und es ist einfach am Ende nichts Besonderes. Ja, sie dürfen chargen, nachdem sie geschossen haben, aber die vier Würfel, hey. Nee. Sechs Würfel Charge, aber ja, vier Würfel Bogen. Nee. Und ja, die sind einfach für sieben Punkte mit den Stats. Quatsch. Nee, ist zu soft, einfach. Ne? Also die fünf Punkte kriegst du Great Axes und die Great Axes machen deutlich größere Löcher. Genau, also auch nochmal, um vielleicht das Konzept nochmal dieser potenziellen Bewertung darzustellen. Also man muss halt immer, man hat halt Slots in seiner Armee. Ne? Man hat nur immer so viele Punkte, die man mitnehmen kann. Und man kann immer überlegen, was kann ich mitnehmen, was bringt mir das meiste in jeder gegebenen Situation. Und ja, Bastard Girls könnten einen weiteren Charge schaffen als die Great Axes, aber habe ich Möglichkeiten, den Charge zu verbessern als Stark? Ja. Also warum soll ich Bastard Girls benutzen? Es ist einfach, ich denke nicht, dass die für Starks gemacht sind. Das ist für andere Armeen, die es vielleicht noch nicht gibt. Weiß ich nicht. Und meine zweite Lieblingstruppe sind die Bowmen. Die sind teuer und haben schlechte Stats und sind werden ja auch noch vermutlich erratiert, sodass sie quasi nicht mal mehr Gelände ignorieren, sondern nur für die Sichtlinie. Nicht mal die Geländeeffekte, weil Gelände wurde ja jetzt geändert. Die sind einfach Schrott. Sorry. Das ist so die Trash-Unit. Die sehen nichts gegen den Designer, aber die sehen hässlich aus, sind wirklich langweilig, die sehen alle gleich aus, die sind super schlecht, weil die bringen 6 Würfel mit. Freunde, 5 Punkte Krennogmans bringen 8 Würfel mit, von Grund. Ja? Und diese können sich auch bewegen, die haben Bewegung 6. Ja, okay, wenn ich nicht shifte, kriege ich plus 4 Würfel, aber die treffen halt auf 4, dann sind es halt auch nur 5. Na, die schießen quasi so gut wie Lannister Crossbowman. Genau, nur schlechter. Dass sie kein Thundering haben. Genau. Und sich vorher nicht mal bewegen dürfen. Genau, denn Freunde. Wenn sie sich bewegen, treffen sie viel schlechter als die Crossbowmen. Und jetzt, ja, genau, und dann kommt der nächste Punkt dazu. Du willst ja in den Nahkampf schießen. Dafür ist dieses, sie ignorieren Sichtlinie ja da. Na, die Idee ist ja quasi, du stellst die dahinter und es gibt so eine Salve nach der anderen in diese Kampfmeute in der Mitte. Nun ist Stark aber nun wirklich nicht das Beste, wirklich nicht die moralstabilsten. Auch wenn man das immer einem erzählen will. Lannister kann einfach zu sehr mit Moral spielen. Du wirst nicht in einen Nahkampf schießen, wenn da Cersei an der Unit liegt. Das tust du einfach nicht. Zumal du eben tatsächlich diese Fähigkeit, über Units drüber zu schießen, nicht brauchst, weil du ziehst immer eine Sichtlinie. Also, keine Sichtlinie zu ziehen von einem Infantry Tray zu einem anderen Infantry Tray, wenn dazwischen ein Infantry Tray steht, das ist einfach... Da musst du dich unglaublich blöd anstellen, um das nicht hinzukriegen. Also ich kann ja ganz kurz mal meinen Aluhut rausziehen, aber ich glaube, die haben sie einfach vergessen zu erratieren, als sie in Kickstarter gab es ja noch das Banting, dass du Units zusammenschieben kannst und dass die dann so als Gesamtblock laufen. Und daher machte das natürlich Sinn, weil dann kannst du so ein Dreieck bilden. Ne? Also, aber das gibt's nicht mehr. Und damit ist es Quatsch. Deswegen, tut mir leid, weiß ich nicht. Viele Leute, gerade in Amerika, schreiben sie immer, dass die irgendwie super gut wären. Ich sag euch, wenn es irgendwann eine Möglichkeit gibt, dass Edmure Tully ein Attachment wird und das ist ein Bogenschütz-Attachment, dann wären die bestimmt gut. Aktuell sind sie es nicht. Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe die auch noch nie auf einem Turnier gesehen. Also doch auf dem Turnier, wo ich war, waren sie, aber haben auch grandios nichts gerissen. Und auf dem Turnier in Dudenhof, nee, wie hieß es? Dillenburg? Dillenburg war das, ne? Was genau meinst du denn? Das Turnier, wo wir übernachtet hatten vorher. Genau, was der Ronny veranstaltet hat, genau. Ja, das war Dillenburg. Dillenburg. Da habe ich dagegen gespielt, gegen Bowman. Da bin ich einfach mit Bran quer übers Feld gerannt und habe die Unit gefressen. Ja. Schlicht und ergreifend. Ich habe die einfach gefressen. Ja, so kenne ich das auch. Cersei drauf und dann vielleicht nochmal eine Einheit Ritter oder sowas hinterher und zack, Ofen aus. Genau, also das war auch Turn 1, ganz frech vorgeschoben den Wolf. Das war Feast for Crows, glaube ich. Turn 2, der Wolf greift einfach sofort als erstes an. und frisst halt einfach Bowmans. Und dann müssen die Moralwehr-Check machen und auf Feast for Crows liegen überall Leichenhaufen rum und da war halt kaum noch eine Unit da. Und dann konnte sich der Theo, glaube ich, war das dann überlegen, ob er jetzt irgendwie eine Unit querstellt, um den Wolf abzuhalten oder ob er tatsächlich auf mich zuläuft. Dann hat er sich natürlich auf mich zulaufen entschieden. Und damit, dann haben die Bowmen da irgendwie mit ihren lächerlichen Nahkampfversuchen den Summer umzuhauen. Der hat sich kaputt gelacht und hat noch ein paar mehr gegessen. Muss mal kurz die Tür zumachen. Kein Problem. Ja, und. Und hat ihn dann einfach gegessen. Also, da gibt's nichts zu reden. Das ist eine. Also, wenn eine Unit in diesem Spiel nichts kann und nicht besonders ist, dann sind's Bowmen. Ja. Und wenn ihr gute Erfahrungen damit habt, dann benutzt sie. Ich habe nur schlechte. Also, komplett. Jedes Spiel, wo ich sie aufgestellt habe, hat der Felix gelacht. Haben alle gelacht. Hat jeder dich ausgelacht. Genau, und es war durch. Ich hab's versucht. Ich kann zumindest sagen, ich habe es versucht. Ich habe mich mehrfach an der Herdplatte verbrannt und irgendwann lernt man fest es nicht an. Genau. So, dann kommen wir mal weiter. Ne? Ich glaube, es ist schon ganz schön spät. Attachments, was sind so deine Top-Attachments? Wollen wir das noch weiter, möchtest du noch weiter ausführen? Ja, oder komm, machen wir jetzt zu Ende. Dann machen wir noch Hop-Attachments. Die ziehen wir noch durch. Machen wir es kurz, machen wir ein bisschen kürzer. Top-Attachments, Rob. Bewegung ist immer gut, Free Charge auf dem Pferd. Freunde, was tut ihr mit eurem Leben? Das ist eine großartige. Und er bringt noch einen Wolf mit. Ich wollte sagen, das Coole ist natürlich dieser Free Charge, weil damit ziehst du auch einfach mal Varus-Aktivierungen raus. Ja, genau. Verstehst du einfach mal drauf? Dann nimmst du einfach mal das Pferd. Ne? Weil vielleicht willst du ja gar nicht chargen. Vielleicht willst du was anderes bewegen. Darum kannst du halt, das ist so genau so ein Punkt, mit dem man die Varus-Aktivierungen da gut rauszerren kann. Einfach fantastisches Attachment, großartig designt auch, persönlich. Also finde ich klasse designt. Vom Zusammenspiel her wirklich, wirklich gut. Auch hier nochmal ein Lob an die Designer. Das ist die Art von Attachments, die ich sehen will. Die machen wirklich Spaß. Ja. Wenn der Tali-Reiter irgendwann kommt, ist genauso ein Premium-Attachment. Wird großartig. Weiterhin in Top-Sachen ist Bran. Bran bringt auch einen Wolf mit. Summer ist ein sehr guter Nahkampfwolf. Ich finde, dass Bran aber weitaus schwerer zu spielen ist, weil er will ja quasi, also du willst ja quasi dafür sorgen, dass die Bran-Unit angegriffen wird, dann kommt der Wolf und snackt in die Seite oder sogar in den Rücken. Aber das geht ja nicht. Ja, doch, weil er darf ja frei aktivieren danach, sofort. Ja, er darf nur einen Free Charge machen. Er darf einen Free Charge und Free Attack. Genau, und die Sache ist ja, dann müsstest du dich quasi schon so hinstellen, dass er, sobald gecharged wurde, in der Flanke steht. Ansonsten charge man einfach, alignt sich 100% und dann kann er nicht chargen. Genau, das ist das Problem. Es ist halt schwer zu benutzen. Sehr schwer zu benutzen. Gerade auf einem 4x4-Feld hast du meist nicht den Platz für so ein Spielchen. Mhm. Weil dann rennt er meist einfach Summer über den Haufen. Und dann hat er den Überrennen, also Search Forward, weiß gerade nicht, wie es in Deutsch heißt, und dann sind sie halt 5 Zoll und dann stehen sie meist außerhalb der Sichtlinie. Also ist zumindest die Erfahrung, die ich machte. Deswegen habe ich den Wolf meist für andere Sachen benutzt. Aber es ist halt immer noch ein Wolf, es ist eine freie Aktivierung und er gibt halt D3 Hits auf die Unit oder auf den Wolf. Das ist einfach Value, das kann man mitnehmen. Ne? Ansonsten großartige neue Attachments. Mira macht einfach Spaß, ist eine sinnvolle Unit. Ich wollte gerade sagen, finde es interessant, dass du sie bei Top-Mittel, also nur halb so gut. Das Problem ist, ich hab sie deswegen bei Mittel reingestellt, weil ich meist immer nicht weiß, in welche Unit ich sie stellen will. Also meist, wenn ich sie mitnehmen will, brauche ich eine Unit, in die sie rein kann. Ja. Weil sie ist schon mehr so eine silberne Kugel gegen gewisse Sachen. Und wenn du nicht weißt, ob die Sachen kommen, dann hast du sie halt mit und dann nimmst du halt D3 Wunden auf einer Berserker-Unit raus im Zweifelsfall. Also das ist jetzt irgendwie so. Überleg dir mal, die kostet einen Punkt, richtig? Genau. So, die macht im Schnitt pro Bewegung des Gegners 2 Schaden. Ja, die ist schon top. Das heißt, bei jedem Gegner, der mindestens 6, also ab 6 Punkte pro Gegner-Unit, holt sie ihre Punkte rein. Alles, was über 6 Punkte kostet, ist sie, selbst wenn sie nur ein einziges Mal auslösen kann, ist sie im positiven Bereich. Ja, genau, also die ist super. Die ist einfach klasse. Das Problem, die gehört eigentlich in die Top-Kategorie. Ja, aber sie hat halt die Opportunitätskosten. Das ist das Einzige, was ich habe. Das ist das einzige Problem, was ich mit ihr habe, sind die opportunen Sachen, nämlich könnte auch was anderes reinstellen. Wenn du bloß 4 Kampf-Units hast, oder 5. Das ist das Problem. Die lohnt sich halt mehr, wenn du mehr günstige Einheiten... Das ist zum Beispiel, ich finde, Mira in Cutthroats. Bam! Ja, Ja, super. Eine großartige. Also ich habe sie bis jetzt im Moment noch in Tali Swordman gespielt, um quasi so richtig den Angriff auf diese Sworn Shields, Entschuldigung, zu vermeiden. Hat aber jetzt bis jetzt noch nicht so gut funktioniert. Ja, ich denke, du musst die einfach in so irgendeine billige Einheit stecken, die du irgendwo vorschiebst und wo sich die du tatsächlich so vorschieben kannst, dass sich der Gegner auf jeden Fall in der Nähe bewegen wird und dann fressen die einfach. Sie ist definitiv ein Must-Have gegen Nightwatch, wenn irgendjemand John als Commander spielt oder John als Attachment, weil sie Ghost hat dann kein Business auf dem Feld und das ist groß. Ja. Das ist schon mal ein großartiges Plus. Krennachman Warden. Genau. Ich finde den klasse. Ich finde bloß, das ist unglaublich schwer, es für den auch einen Platz zu finden. Er macht in seinen Krennachman-Leuten macht er super Sinn. Wir haben jetzt letztens die Regeldiskussion darüber gehabt und ich denke, die Leute haben recht. Eine Unit gilt als aktiviert in dem Moment, wo die Aktivierung begonnen hat. Sonst wäre sie zum Beispiel beim Tully Commander super. Weil wenn du dann das Set for Charge spielst, dann könntest du den Reroll noch reinholen, weil die Unit hat ja noch keinen Aktivierungsdruck. Sie hat vermutlich aktiviert. Das Problem ist, im Englischen steht halt drauf, wenn activated, und das kann halt jetzt bedeuten, in dem Moment, wo das beginnt und in dem Moment, wo der Aktivierungstoken dran liegt. Und wenn wir jetzt eben sagen, wir denken mal ein bisschen logisch, ist es klar, es gilt in dem Moment, wo sie aktivieren, ist sie auch aktiviert. Ist halt schwierig, ist halt Vergangenheitsformulierung, weiß ich nicht genau. Ich habe den Amber Berserker Champion mal noch nicht ganz in die Top-Kategorie geschoben, weil ich noch nicht genug getestet habe, um das wirklich zu sagen, ob der wirklich so gut ist, aber er ist definitiv schon mal kratzt definitiv an der Top-Kategorie. Ja, also der ist krass, der ist eigentlich super gut. Zwei Würfel, Wishes, gibt's nichts, was man eigentlich nicht haben will. Und ich denke, dafür sind die D3 Wunden, die du dafür bekommst, doch definitiv gewertschätzt. Mhm. Ja. Das stimmt. Der Sworn Captain ist okay. Ich habe das Problem, weil ich bin momentan noch nicht in dieser Massenarmee-Liste. Bei Massenarmeen macht er definitiv, also wenn du mehr Units hinstellst, ist der definitiv gut. Aktuell habe ich halt nie Platz für ihn. Ich wollte gerade sagen, Massenarmeen ist halt ziemlich cool, weil du da einfach so viele Token, also du kannst halt schön Token austeilen, der Gegner kriegt sie nicht schnell genug weg und du kannst das halt massiv ausnutzen. Ja, genau. Also das ist halt der Vorteil, den er bietet. Als nächstes hätten wir noch den lieben Tully für 2 Punkte. Ich finde ihn auch super. Ich nutze ihn halt einfach nur zu selten, deswegen habe ich ihn im Mittel gesteckt. Also ich nutze ihn halt einfach tatsächlich zu selten, weil ich die Order, wenn man die Aktivierung, also wenn man quasi die Aktivierung angebunden, wie heißt es, wenn du bereits mit einem Feind in Kontakt warst, kriegst du halt den Assault Captain Fähigkeit, also quasi +1 aufs Treffen, +2 Würfel, ist groß, aber ich finde es bei Stark ein bisschen schwierig, das so hinzustellen, dass ich das wirklich, dass du quasi einen vollen Nutzen daraus hast und nicht nur einen Verlustausgleich. Das Problem ist ja an ihm 2 Punkte. Deine normalen Einheiten kosten sowieso schon 7 Punkte. Das heißt, du verbesserst die auf 9 Punkte oder du erhöhst deine Kosten auf 9 Punkte. Er lohnt sich aber erst so richtig, wenn er ein zweites Mal zuschlägt. Ziel von Starks ist es aber eigentlich, dass du einmal ranrutschst an den Gegner und ihn dabei kaputt haust. Richtig, man könnte jetzt natürlich gar nicht stehen bleiben im Nahkampf. Richtig, man könnte jetzt natürlich anfangen, loszutheorisieren und zu sagen, naja, dann nimm doch den Rob raus und nimm eine zweite Great Axe Unit mit und stell den Tully da rein, aber das ist komplex. Ne? Das weiß ich nicht. Ich glaube, funktioniert einfach nicht. Ja. Die +2 Moral ist klasse. Wäre mir lieber gewesen, wenn er den Moralwert senkt, also nicht nur, dass er noch Plus auf Moral gibt, Wurf, sondern dass er den einfach insgesamt senkt, wäre cooler gewesen. Damit nicht so Verluste hast, genau. Genau, aber das wäre vielleicht ein bisschen viel verlangt. Ich denke, der findet definitiv seine Nutzung, gerade wenn die Neutralen eine komplette Armee wären, denke ich, ist der definitiv wichtig, den mal mitzunehmen, weil dann quasi zwar Moral relativ häufig, also Vicious-Effekte recht wichtig werden, aber die nicht so extrem werden, weil eben die Circe fehlt. Gerade da, denke ich, ist der ein großartiger Pick als Attachment für gewisse Units. Zum Beispiel eine eigene Cutthroat-Einheit. Das sicherst du schon gut ab. Oder eine eigene Sworn Sword. Denke schon. Ja. Rickon ist so eine ganz interessante Geschichte. Rickon ist ziemlich cool, weil er bringt einen Wolf mit, er bringt noch ein zweites Attachment mit, nämlich die Usha. Aber er gibt halt einen Siegespunkt ab. Ja gut, aber mit der Regel Run Child kriegst du ihn quasi nicht tot. Also kriegst du ihn quasi nicht tot. Du musst ihn nur von einer starken Einheit in die nächste springen lassen. Genau, da bist du halt eben aber leider, aber was ich, das ist eigentlich ganz cool, ne? Das ist auch der erste Punkt, den ich da so sehe, aber es sind wieder die Opportunitätskosten. Welche Unit nehme ich denn mit, die den mitnimmt? Also stell ich ihn jetzt in eine harte Unit, in eine 7 Punkte, dann geht er auf 9? Nö, einfach eine Sworn Swords Unit, die sowieso hinten abgammelt oder so. Genau, das ist das Einzige, genau, so habe ich es ja auch bis jetzt benutzt und habe bis jetzt damit auch gute Erfahrungen gehabt. Genau, du zahlst dann nicht die 2 Punkte, um irgendwie Schaden zu machen, wenn deiner Einheit Schaden gemacht wird, weil du willst eigentlich, dass deine Einheit gar keinen Schaden erleidet. Du nimmst einfach, das sind 2 Punkte für eine Activation. Genau, aber, oder in dem Fall dann, weil du ja die Sworn Swords ja auch bezahlen musst, halt ein bisschen mehr, aber ja. Na, aber die 3,5 ist immer noch fair, ist immer noch ein guter Preis. Na, die ja sowieso immer dabei sind, also für 5 Punkte. Du kannst auch in Cutthroats reinstecken. Ich meine, Cutthroats halten oft auch zumindest eine Attacke aus. Dabei verlieren sie ein paar Ränge, machen noch zusätzlichen Schaden. Also kann man auch machen. Und dann rennt er eben irgendwie in deine Adder Unit. Ist doch auch okay. Genau, also wie gesagt, ich finde ihn persönlich gut, aber er ist halt eben ein Mittel, weil ich finde ihn sehr komplex zu benutzen. Er kann dir im Zweifelsfall das Genick brechen, ja, weil die, wenn die Unit zerstört wird, gibt es einen Siegespunkt und für ihn nochmal einen, wenn du nicht wegkriegst, warum auch immer. Ja, du hast genug Sicherungsmöglichkeiten, da bin ich voll bei dir. Aber ich habe gehört, es gibt auch Units, wo irgendein Charakter drin steht, der nicht springen kann und 2 Victory Points abgibt. Und die sind richtig gut. Ach, warte, ist das diese Trolleinheit? Ja, die ist, reden wir nicht drüber. Das ist die Unit, die nicht genannt werden darf. Genau, das ist diese, gib 6 Punkte aus, gib dem Gegner 3 Victory Points. Ist cool, ne? Benutze sechs Taktikkarten nicht und werde ausgelacht. Ja. Übrigens, Freunde, ist großartig, die Unit. Bitte nutzt die, ich greife sie gerne mit Great Nexus an. gibt 2 Daumen. Ja, White und Diplomacy. Genau. Oder keine Ahnung, gegen Alistair. Bumm! Ja. Kommen wir zu den Unit oder beziehungsweise Attachments, die ich nicht so gerne nutze. Das ist der Great John. Das finde ich interessant. Ja, das Problem ist wirklich, dass die 3 Punkte. Ich würde 2 Punkte bezahlen, um nur das Schwert zu kriegen. Aber seitdem die Heroes, also die Nightwatch Heroes angekündigt wurden, also die Box und die Karten davon bekannt sind, der Effekt, den Greatjohn hat, nämlich dass 6 durch eine Rüstung durchschlägt, dieser Teil, das ist ja das, was du eigentlich willst. Das ist eigentlich ziemlich cool, weil du kannst halt jeden anderen Effekt dadurch triggern. Ja, schon klar, ja. Aber dafür wieder D3 Wunden abgeben, nee. Nee, nicht für eine 3-Punkte-Attachment. Ist mir zu viel. Kostet mir zu viel. Rob ist einfach immer die bessere Wahl, weil Rob bringt noch, hat dieselben Effekt. Zwar auf einem anderen Karte, ja, also auf einem anderen Feld. Also ich finde halt tatsächlich, dass der Great John, dadurch, dass du aufs Schwert chargen kannst, in Kombination mit Rob, da finde ich ihn richtig cool, weil du einfach mal noch Free Charges machen kannst. Aber da hast du 6 Punkte in Attachments gebunden und hast keine Aktivierung, nur immer aktiviert. Das ist ja richtig. Ich finde ja eigentlich 3 Punkte Attachments auch scheiße. Aber sind sie meist auch, der Effekt ist ziemlich cool. Also da kann man schön ringsrum bauen, aber dann brauchst du, also ich glaube, den stellst du tatsächlich in eine günstige Unit. Ja, genau. Sworn Swords, das Problem ist, 2W3. Das kann wehtun. Genau, die frisst dir halt die Unit weg. Das ist halt genau der Punkt. Wie gesagt, ich habe ihn probiert. Ich habe auch manchmal gute Effekte mit ihm gehabt. Ich habe aber auch manchmal nichts Gutes gehabt. Weiß ich nicht. Ist nicht belastbar genug. Also wie gesagt, mir geht es um die Belastbarkeit und das immer wieder die Ergebnisse zu erzielen. Und da ist, Rob gibt einfach +1 Bewegung. Damit kann ich arbeiten. Ja, und Rob kann, und du darfst pivoten, bevor du marschierst. Und das ist halt super wichtig. Ja, und das kann er halt nicht. Ramsay hast du noch als schlechten Charakter. Genau, weil das liegt daran, dass Ramsay, das kann noch kommen, aktuell eine 3-Punkte-Unit in eine 5-Punkte-Unit mit einer 7er Moral, wo er wirklich was bringt, ist mir zu teuer für Stark. Ist mir zu gefährlich. Ist mir zu gefährlich. Du hast keine Sicherungskarten wie +1 auf Rüstung nochmal oder so. Ist mir zu heikel. Na, es sind ja halt auch einfach mal wieder 3 Punkte. Das ist halt eine halbe Unit, genau. Ne? Genau, und da ist ja der der in dem Blackguard sein soll, der denselben Effekt von Ramsay hat, nämlich dass sie dieses Cut them down von Sandor, Dann wird es wieder interessant. Das ist ein großartiges Attachment. Aber dieser Resteffekt und dass du da den Reek mitnehmen kannst, das ist irgendwie cool. Das ist auch irgendwie super, super Story und super flavorful, aber das ist keine coole Fähigkeit. Sorry. Ja, ne? Und Ruse dasselbe Problem, ist auch zu teuer. Also Panik-Token auf dem Charge, klasse, aber muss auch auf eine Unit, die Vicious hat, von Natur aus. Ne, damit du es richtig benutzen kannst. Und das tust du halt einfach nicht, weil du halt keine Unit mitbringst, die Vicious hat, außer Cutthroats. Cutthroats sind wieder recht soft, 7er Moral. Dann willst du eine 8-Punkte-Unit haben mit 7er Moral, das ist kritisch. Ja, vor allem, dann musst du halt auch abwägen, ne? 8 Punkte für Rose Bolton in Cutthroats. Was machen die, wenn die jemanden chargen? Was machen Amber Great Axes mit meinetwegen einem Amber Champion? Ja, wenn genau. Die chargen. Wieder dieselbe Mathematik. Was kann ich sonst für 8 Punkte haben und würde ich lieber etwas anderes haben zu dem Moment? Und dann machen die Great Axes halt definitiv das größere Loch. Also deutlich größer. Meiner Meinung nach. Bin ich genauso der Meinung. Ja. Sirio ist schlecht, weil erstmal musst du eine Unit kaufen oder einen NCU kaufen, um ihn erstmal zu bekommen. Ja, man will den NCU vermutlich sowieso haben, aber das ist erstmal unrelevant. Du musst erstmal was bezahlen. Darum geht's. Ja. Dann musst du eine Unit finden, in die er reinpasst, und dann kostet er auch noch 2 Punkte für einen Effekt, den er einmal pro Runde haben darf, den Holland Reed gratis hat für jeden Angriff. Das verstehe ich nicht. Ja, die Sache ist halt auch, ne? -1 ist nicht zu stark. Also, wenn der Gegner charge zum Beispiel, ist dieses -1 to hit nahezu nicht spürbar. Genau. Das ist ein Unterschied meistens von einem Würfel. Und wenn der Gegner einen Würfel wegnehmen für 2 Punkte, einmal pro Runde, das ist halt mega schlecht. Ja, genau. Und deswegen überlege ich, in welche Unit der eigentlich rein soll. Ich finde nichts. Also ich finde auch nicht mal eine Unit, wo ich den gerne drin hätte. Das Einzige, wo ich immer drüber nachdenke, ob das sinnvoll sein könnte, ist, ihn in den Krennox zu stellen. Weißt du? Also du stellst ihn in die Krennox rein, du charst für den Krennox, du haust dich, du reduzierst dadurch den Rückschlag und ziehst dich dann irgendwann zurück, um dann schießen zu können. Ja. Aber kriegst du das, das ist schon, da sind wir schon nah am Christmas Wonderland, ja, also ja, wünscht dir was. Da sind wir aber schon wieder bei einer 7-Punkte-Unit und ich meine, genau. Das sind Bastard Girls definitiv besser. Ja, genau, das ist halt wieder der Punkt, ne? Warum ihn mitnehmen, ne? Also, ja. Ja, und im Trash-Bereich habe ich den Jojen, weil so eine Casino-Unit brauche ich, also spiele ich nicht. Finde ich Quark. Der hat mir ein Spiel schon gekostet. Auch weil er auf Berserker vulnerable und panisch gelegt hat. Also hat immer genau das gewürfelt, was ich gerade nicht brauchte. Und kannst du nicht mitarbeiten. Also, ja, du hast übrigens Mage Moment noch vergessen. Ach so, stimmt, ja, Mage. Ja, ist ja noch nicht released, deswegen hatte ich jetzt, glaube ich, vergessen, sie zu besprechen. Okay. Sie ist halt zu teuer aktuell für das, was er tut, weil es gibt noch keine Unit, die gut schießen kann für Stark. Also, wenn es irgendeine Unit gibt, die sehr gut reinschießen kann, wie die Krennox zum Beispiel, da habe ich es jetzt noch nicht zusammen im Zusammenhang probiert, weil ansonsten 3 Punkte für die 3 Wunden. Kommst du drauf, dass sie unbedingt in eine Fernkampfeinheit muss? Nee, du willst ja quasi dann den Effekt haben, weil sie muss ja, du brauchst ja Moralwerttest, um ihren D3 Schaden zu triggern. Ja. Und das machst du natürlich, das willst du natürlich selbst kontrollieren. Weil wenn der Gegner sich entscheidet, dich einfach nicht mehr anzugreifen, weil er ja weiß, dass er die D3 Wunden bekommt, dann hast wenn du den Moralwerttest schaffst, dann hast du schon gewonnen. Weil der Gegner dich nicht schlägt. Also, ja, aber die Unit muss trotzdem weg, weil ich die Siegespunkte haben will. Ja, aber schon klar. Aber ich meine, dann hast du vielleicht auch das Ziel erreicht, indem deine Unit einfach langsamer an Leben verliert oder gar kein Leben verliert, weil der Gegner dich eben nicht haut. Also du bringst ihn halt in eine Zwickmühle. Das ist ähnlich wie Lannister Supremacy. Ja, genau. Die ist gut. Aber für 3 Punkte nicht. Aber für 3 Punkte ist eben auch Rob und Bran gut. Genau. Besser aber noch eine Aktivierung. Genau, also das ist aktuell der Punkt. Wie gesagt, die ist ja auch später im Verlauf des Spiels. Es kann also sein, dass zum Beispiel noch irgendwelche Units kommen, gerade aus den Bear Islands, die vielleicht mit ihr weitaus besser zusammenarbeiten. Ne? Also da können wir halt definitiv noch auf irgendwas hoffen. Ne? Also wir müssen die halt immer in dem Kontext bewerten, in dem Moment, wenn alles da ist, was eigentlich auch da sein sollte. Und aktuell, weiß ich nicht, ist mal cool, aber kann halt auch sein, dass sie... Miri ist einfach besser, die macht Schaden, bevor die Unit kommt. Also, ja, also, und nicht weniger. Genau, und nicht weniger. Also, und muss keinen Moralwerttest bestehen und so weiter und so fort. Genau, das ist zum Beispiel etwas, wenn jetzt, das ist schon ziemlich spät, ich hoffe, es sind noch Leute dabei, ja, also das ist schon recht lange dabei, aber wenn ihr zum Beispiel versuchen wollt zu bewerten, wie gut eine Unit ist oder eine Fähigkeit oder etwas, stellt euch immer vor, was ist das Mindestszenario, was laufen muss, damit es funktioniert. Ne? Also, und geht davon aus, dass nichts so funktioniert, wie ihr wollt. Weil der Gegner wird aktiv daran arbeiten, euch das alles nicht zu geben. Und das heißt, Sachen, die von Natur aus passieren, oder in Sachen passieren, die quasi immer passieren, weil sie nicht verhinderbar sind, dann sind diese Effekte grundsätzlich immer als schon mal positiver zu bewerten. Also als Beispiel der Swansword Captain, der ist halt Value, weil er gibt halt immer den Marker. Weil du greifst halt an. Das kann jetzt ein Gegner grundsätzlich nicht verhindern. Er kann die Würfel wegnehmen oder so, aber dass er komplett den Angriff negiert, das ist schon recht selten. Und das heißt, du kriegst den Marker und den Marker kannst du auch gleich noch benutzen, weil du hast ja angegriffen, das ist definitiv gut. Da kann man nicht meckern. Oder? Sehe ich das ja falsch? Nee, absolut richtig. Genau, also das sind so grundsätzliche Tipps, die man da mitnehmen kann. Genau. So, wollen wir noch über kurze Tipps gehen? Ich wollte gerade sagen, oder genau, das sind dann die letzten Punkte. Genau, dann, Tipps, wie spielt man gegen andere Armeen? Genau, weil also ich sehe das in der Aufzählung ein, was fehlt. Du meinst den, gegen Starks? Ja, die Mirror. Genau, das Mirror-Match, da kommen wir aber auch zu, können wir auch was zu sagen. Aber wir beginnen erstmal gegen Lannister. Grundsätzlich muss ich sagen, dass ich gegen den Tyrion Commander persönlich noch keine Antwort gefunden habe, die ich jemandem empfehlen kann. Da habe ich noch nichts gefunden, um da sinnvoll zu weit zu sein. Das gibt auch einen Grund, warum Lannister oder beziehungsweise die beiden, die jetzt momentan Turniere gewinnen und die Liste anführen, Ja, da gibt es einen Grund für. Das ist definitiv einer davon. Ja, wobei ich sagen muss, dass Starks genauso Probleme mit High Sparrow haben. Also auch mit dem High Sparrow kannst du eigentlich Starks immer abziehen, wenn man nicht gerade übelst scheiße würfelt. Das stimmt. Aber ein anderer Tag, da kann man dann direkte Podcasts drüber machen. Also ja. Grundsätzlich, es hilft grundsätzlich gegen Lannister, es findet den Endpunkt, wo sie schwach sind und renn durch. Versuch nicht irgendwie, dass deine Fähigkeiten und deine Aktionen breit zu fächern, es lohnt sich nicht. Sie sind zu gut. Ja, drücke gegen die einen Punkt und versuche, dass die Taktikkarten es nicht halten, dass es zu halten. Ja, ich wollte gerade sagen, immer, du musst dich auf eine Unit konzentrieren. Genau, und wenn also du das eine Unit brechen kannst. Genau, Fokusfeuer, ja. Fokusfeuer, bring das da durch. Sonst knallst du breit gegen die Tür und dann bleibt die zu. Was Stark hier fehlt, ist, es wäre unglaublich gut, irgendwie die Attachments auszuschalten. Das heißt, wenn du Fähigkeiten und Möglichkeiten findest, Attachments auszuschalten, gerade den Captain oder etwas, dann nutze es. Nutze es so viel, wie es geht. Wenn du irgendwo, wenn ihr GOT spielt und du hast hier irgendwo, du kannst ein Attachment ausschalten, kämpf um diese Punkte. Wenn er auch nur ansatzweise in deiner Reichweite liegt, ohne dass du komplett auseinanderfällst, dann nimm die Punkte. Gewinn die. Weil das ist wirklich wichtig, weil es ändert beim Lannister sich das komplette Spiel dadurch. Weil er sich nicht mehr darauf verlassen kann. Du schaffst Unsicherheiten und Unsicherheiten sind immer gut. Für dich. Ne? Ja. Ich hoffe persönlich sehr viel auf die Tully-Kavallerie, dass das Spiel gegen Lannister verbessern kann, weil die definitiv immer einen sicheren Charge bringen. Da wird viel passieren. Heavy Cuff ist definitiv was man gegen Lannister braucht. Alles, was harten Impact hat, hilft. Naja gut, würde dir helfen, ist gegnerische Knights of Castle Rock auszukontern, was aktuell so mit eines der größten Probleme von dir ist. Genau. Genau, dafür sind sie da und die binden die gut an und da gibt's viel, ne, was man damit arbeiten kann. Ansonsten mit den neuen mit den neuen Geländeregeln bin ich wieder zurückgegangen, lieber mehr Bäume hinzustellen. Es hilft einfach. Eine Würfel. Werewolf Trees, ja. Genau, also Entschuldigung. Ja, wir nennen das immer Bäume. Wir nennen also die Werewolf Trees, um den +1 Moral zu kriegen. Wenn die Unit mit einem Modell stehen bleibt, ist es einfach wichtig. Es ist ein Siegespunkt, den du nicht abgibst. Nutzen. Ne? -4 auf -3 zu reduzieren, hat mehr Auswirkungen, als man meist glaubt. Ja. Ne? Also zumal Lannisters oftmals nicht unbedingt so viele Aktivierungen haben, um dann das eine Modell noch sicher abzuräumen, bevor sich die Unit aus dem Nahkampf zurückzieht, wieder raufheilt, was auch immer. Genau, das kann spielentscheidend sein. Oder kommen wir kurz gegen... Und die Berserker entsprechend dann... noch einmal zuhauen können. Nochmal zuhauen, genau. Genau, sind trotzdem nochmal 10 Würfel. Ist egal, wie viele Modelle da stehen. Ja, der Rang ist entscheidend. Kommen wir kurz zu Nightwatch. Bei Nightwatch kann es sich manchmal nur helfen, den Varys mitzunehmen. Ansonsten, wenn du Zugriff auf Vicious bekommst, nutze es. Es hilft, weil Nightwatch hat dicke Rüstung, hat viel Heal, verhindere, dass sie ihre Moralwehrtests schaffen. Gerade gegen John ist das unglaublich wichtig. Weil der hat tatsächlich überhaupt nichts, um ihre Moral zu boosten. Genau, also solange Heroes Box noch nicht released ist, wenn, dann haben sie noch Alistair, der kann natürlich, hat dann automatisch was schaffen, aber das ist, ja, das ist dann problematisch, aber das ist dann auch nur eine Unit. Ja. Ich sage hier, also ich habe geschrieben, erwarte nicht, dass deine Wölfe irgendwas im Nahkampf reißen. Ja, also hier sind sie, das sind Premium-Punkte, um die irgendwo, Premium-Armee, um die irgendwo abzustellen. Die Swarm Brothers hauen zu hart zu, als dass die Wölfe wirklich gut im Nahkampf überleben würden. Sie haben Zugriff auf Ghost, der einfach jeden Wolf wegsnackt, weil der trifft halt auf 2 plus. stell sie irgendwo ab und sichere Punkte und hoffe, dass die Heroes Box 1 nochmal überarbeitet wird. Ansonsten wird Alistair wird dann halt eben problematisch, ne? Wenn er dann kommt, weil er dir eben deine Wölfe explodieren lässt. Ich habe es jetzt aber auch nur einmal gegen ihn gespielt. Ich denke, da findet sich noch Lösung. Ja, aber traumatisiert, ne? Ja, traumatisiert stark. Aber interessanterweise, man kann es ja einwerfen, ne? Die Night's Watch mit dem Hero 1 hat natürlich auch einen Tyrion bitterböse vermöbelt. Das war ein bitteres Spiel. Ich habe es ja zugeguckt. Das war bitter, ey. Ja, ich wollte gerade sagen, mal hier die Jan/Felix-Liste richtig hart fehlen sehen, ist interessant. Ja, ja. Es war natürlich auch, also eine Ritter-Einheit irgendwie so explodieren zu sehen mit 5 Wunden, einfach mal so, war ganz schön bitter. War eine großartige, das hat mein Stark-Herz erfreut, sagen wir es so. Ja, ansonsten nutzt Leichenhaufen, ne? Also hier in dem Fall, ihr wollt ihr, dass die Heals nicht funktionieren, also dass die Moralwehr-Tests nicht funktionieren, dass Johns Überlebensfunktion nicht funktioniert, deswegen in solchen Sachen eben gerne mal auf Leichenhaufen zurückgreifen. Funktioniert besser und ihr seid schneller als die Nightwatch, ihr habt mehr Bewegung, ihr habt mehr Zugriff auf Bewegung, das heißt, ihr könnt die Leichenhaufen auch besser umschiffen, als wie die Nightwatch das könnten. Ja. Ne? Das ist ganz cool. Gegen Freefolk bin ich immer noch der Meinung, dass es nutzbar ist, Wölfe mitzunehmen, gerade um die Wildling Diplomacy von Mance eben auch einen Blitzableiter zu schaffen, dass es eben nicht auf irgendwas legt. Ja, Mance ist halt, ne? Mance war, jetzt ist Hero Box 1. Das ist die Frage, ob Mance immer noch, also tatsächlich denke ich, dass Mance ab jetzt nicht mehr gespielt wird. Echt, ja? Nee, seine Fähigkeit ist nett, aber seine Taktikkarten sind bis auf Wildling Diplomacy ziemlich kacke. Das stimmt. Und wenn man jetzt einfach guckt, was rauskommt, sei es Hammer Dockhead, sei es die Reaper, die Fähigkeiten an sich der Units sind besser als von Mance. Und die Taktikkarten sind einfach mal, du hast 3 richtig gute Taktikkarten jeweils, ja, nicht nur eine. Also von daher denke ich, dass Mance eigentlich jetzt draußen ist. Ja, ich habe auch ganz schön geschluckt, als ich mir das nochmal im Vorfeld hier angeguckt habe. Ich habe noch wirklich zu wenig Erfahrung. Du hast einfach jetzt schon mehr Spiele reinbekommen. Ich habe erst 3 Spiele gegen Freefolk machen dürfen, glaube ich, jetzt, wenn ich es richtig so rekapituliere. 2? Wir haben 2-mal gespielt. Vorher, bevor im Turnier und dann auf dem Turnier das eine. Ah, okay, gut. Genau, vorher habe ich noch nicht gebracht. Ich war betrunken. ja, es war ein schönes Spiel, Great Access. Ich kann mich erinnern, 4 Aktivierungen in einer Runde, 2 Units Freefold komplett gekillt, die anderen mit einem Rang jeweils stehen lassen, also 2 andere mit einem Rang stehen lassen, es war frustrierend. Genau, Freunde, ich denke, ihr erkennt langsam, dass die Great Access einfach großartig sind. Ich mache hier nochmal Werbung dafür. Also Great Access Unit. Die krasseste Einheit überhaupt. Nicht nur gegen Freefolk, gegen alles. Also, weil die Great Access sind halt dein Werkzeug gegen ganz spezielle Probleme. Also gegen den kompletten Gegner. Genau, gegen einen Gegner. Hier, gegen Freefolk mögen vielleicht Bogenschützen tatsächlich langsam Sinn bringen? Nein. Ich denke immer noch nicht, aber ich habe es noch nicht probiert. Das Problem ist auch, dass Freefolk mit dem Swift Advance und so, die krachen dir einfach viel zu schnell in deine Bogenschützen rein. Ja, du hast mit Starks halt nur deine 4, maximal 5, 4 wirklichen Combat Units, also tatsächlichen ohne Wölfe Combat Units, und du kriegst die Bogenschützen nicht beschützt, du hältst die Bogenschützen nicht in Long Range, die werden dir definitiv weggecharged. Ja, das denke ich auch. Also deswegen sage ich auch hier, bin ich auch der Meinung, dass Aya hier ziemlich wichtig ist gegen Freefolk, weil diese eine Bewegung, da nochmal sich besser zu positionieren, dass die sich nicht ausrichten können, dass der, bevor die Raid-Leader-Kette anspringt und sowas, da nochmal sich aus dem Weg bringen oder so, ist super witzig. Echt? Und super, super nutzbar. Echt? Ja, denke ich schon. Aya finde ich gerade Quatsch gegen Freefolk, weil Freefolk hat sowieso diese breite Front mit den 8 Combat-Units, wo du nicht durchkommst, also du kannst sie nicht wirklich umgehen. Darum finde ich Aya hier gerade nicht so prall, weil du diese diese Bewegungs-Shenanigans, quasi diese Spielereien nicht wirklich benutzen kannst. Aber es rettet nicht auf den Punkt. Es rettet nicht bei GOT zum Beispiel auf den Punkt, bevor du deine Raider benutzen kannst. Weil ja, das okay. kommt vorher. Das ist richtig. Das ist wegen, das ist meiner Meinung nach das ist ultra wichtig, das weil ich hab das so oft jetzt gesehen, auch in irgendwelchen Berichten, dass halt eben so eine Raider-Kette anspringt und dann besitzen die Freefolk halt 3-4 Punkte auf immer. Und das ist halt, das ist hart. Ist hart. Will ja, ich nicht. Zum Wegkriegen ist hart, das ist richtig. Ja. Es sei denn, man hat Great Access, weil die lösen halt spezielle Probleme. Genau. Wir sollten ein T-Shirt drucken, habe ich das Gefühl. Du hast spezielle Probleme. Ja, genau. Spezielle hast Probleme. Great Access. Nimm Great Access, genau. Ja. Ja, ansonsten natürlich, wenn du Zugriff auf Wishes kriegst, nutzt Wishes. Ne, Moralwert bei Freefolk ist Mist. Aber sie haben trotzdem eine 5er Rüstung, das heißt, sie retten doch mehr, als man meist denkt. Aber Moralwert ist Mist. Ne, wegrennen. Lasse weglaufen. Ja, ich wollte sagen, Moral macht den meisten Schaden. Ja. Ja. Ich denke, dass der Bran gut hilft hier gegen die, weil eben die Extra-Hits, du brauchst halt jeden Hit, den du kriegen kannst. Jeden Free-Hit, jede Wunde, die du kriegen kannst gegen die Kollegen. Muss man probieren. Bin ich mir noch nicht so komplett sicher. Und natürlich Leichenhaufen, weil auf der einen Seite schränken es Bewegungen ein, das ist wichtig. Und auf der anderen Seite gibt es noch Minusmoral. Und vielleicht hat sich schon rumgesprochen, aber die Moral von Freefall. Hier noch ein Pro-Tipp. Carsten, du warst gerade weg. Ja, bevor ihr ein Turnier deswegen verliert. Warte, du warst weg und zwar bei die Moral von Freefolk. Ja, die Moral von Freefolk ist schlecht. Also Leichenhaufen, Leichenhaufen, Leichenhaufen. Okay, dann muss ansonsten, ich dir jetzt leider mathematisch widersprechen. Okay, stimmt. Hast du leider recht. Ja. Also tatsächlich ist es so, du hast Moral 6, Freefolk hat Moral 8. Das heißt, du drückst dich auf Moral 7, Freefolk auf Moral 9. Das heißt, für dich ist der Verlust eigentlich, vor allem weil das Freefolk bei dir noch mehr Moraltests verursacht, als du bei mir verursachst, Stimmt, Freefolk verursachst, ist der Schaden, den du dir selbst anrichtest durch Leichenhaufen, vermutlich größer. Das heißt, es ist sinnvoller, Werbetrees, also Werbebäume zu stellen und mit Wishes zu arbeiten. Genau. Naja, also ja, ansonsten Great Access. Wir haben es vielleicht schon erwähnt, ne? Also im Zweifelsfall, wenn du mal nicht weiter weißt, sind Great Access immer eine große, große Logik. Na genau, Great Access Regel. So, und jetzt gegen Mirror. Genau, gegen Starks. Gegen Mirror kann ich eigentlich persönlich jetzt nur Skill empfehlen. Also ich denke jetzt an meine Spiele zurück, die ich auf den Turnieren hatte bisher. Da hat immer der Stark-Spieler gewonnen, der die Regeln besser drauf hatte, der die Bewegungsregeln besser drauf hatte. Und der die Nacht vorher nicht gekotzt hat. Der die Nacht vorher nicht so einen schlechten Abend hatte. Wieso? Ich hab da gewonnen. Gegen alle Starks, die ich gespielt habe. Echt? Ja. Ich habe nur gegen Lannister verloren. Es war nur der Jerome. Mich, ne? Genau, es war nur der Jerome, gegen den ich abgekackt habe. Und der Jerome hat mich fair und square besiegt. Da gibt's nichts zu meckern. Und du hast mich ja auch mit einer Nee, es war keine Tyrion-Liste, es war eine. Doch, Tyrion. Das war das einzige Mal, dass ich eine Tyrion-Liste gespielt habe. Einfach nur, um es mal zu testen. Und ich habe dich so nass gemacht. Das war mit Mountain Dead Rides Attachment. Ja, genau, das war bitter. Ja, ja das ich immer noch, also habe ich immer noch posttraumatische Belastungsstörungen. Naja, ist da zum Glück verboten. Genau, also wir fassen nochmal komplett zusammen. Stark ist nicht einfach zu spielen. Also wenn ihr neu im Tabletop seid, komplett neu, und ihr sucht eine Liste, die gut funktioniert, und eine Armee, die gut funktioniert, dann würde ich eher zu Nightwatch tendieren. Wenn ihr aber sagt, der Flavor ist geil, ich mochte die Bücher, ich möchte unbedingt Stark spielen, dann nehmt sie, aber erwartet nicht, dass ihr in den ersten 10 Spielen richtig geil abräumt. Also das so, wird hart. Es stimmt schon ziemlich genau das, was der Felix vor 2 Wochen gesagt hat. Enttäuschte Stark-Spieler spielen Night's Watch und die Night's Watch ist ständig ausverkauft und geht weg wie warm Semmeln. Also, das hat einen Grund. Ja, genau. Also es ist tatsächlich einfach momentan eine Bewegung. Wie gesagt, das kann man, wie gesagt, damit zusammenfassen, dass Stark für die Ergebnisse, die sie erzielen, mehr arbeiten müssen als andere Fraktionen. Wie gesagt, wir müssen sehen, wie sich entwickelt. Es kann sein, wenn die Baratheons kommen, dass dann eben tatsächlich nur der Punch von den Starks tatsächlich gut genug ist, um so eine Baratheon-Armee richtig abzuräumen. Das wissen wir halt jetzt noch nicht. Da können wir nur rumtheorisieren. Die Heroes Box Neutral wird viel verändern. Nochmal, wenn der Walder nicht 5 Punkte kostet, sondern nur 4, wird da ganz viel passieren. Der Dragon Hagar kann Stabilität für die Starks bringen, weil die Starks mehr mit Attachments arbeiten als die meisten anderen Armeen. Also Freefolk jetzt ausgenommen, weil da weiß ich jetzt nicht. Nee. Also die Starks sind schon sehr angewiesen auf ihre Attachments. Und da kann der Jaqen H'ghar halt viel helfen. Wir wissen nicht, ob irgendwann mal noch sowas wie eine Art NCU-Killer kommt. Da wissen wir auch nicht, ob irgendwie sowas mal noch kommt. Da hat Starks recht Glück, weil sie haben nur One-Time-Effekt. Das heißt, bevor sie weggehen, kannst du sie noch benutzen. Ich denke, momentan hat Stark einfach ein bisschen gelitten, aufgrund, wie die Missionen gestaltet sind. Aber da reden wir mal einen anderen Tag drüber, weil das würde jetzt zu weit führen. Und dass sie halt einfach ein sehr hohes Skill, also eine Skill-Anforderung haben. Ja, beziehungsweise, weil du tatsächlich, du bist halt auf deine Taktikkarten angewiesen, stärker angewiesen als alle anderen. Und deine Taktikkarten sind auskonterbar von Lannisters. Also, genau. Nicht nur von Lannisters, sondern von Varys, explizit von Varys und von dem Commander und von den Taktikkarten. Also du hast drei Optionen, den Starks das Spiel zu verwehren. Genau, aber ich möchte hier nochmal klarstellen, wenn jetzt irgendwie Stark-Spieler sitzen oder Leute sagen, oh, ich will Starks jetzt gar nicht spielen, das klingt ja alles super schrecklich. Wir reden hier auf dem vom kompetitiven Level und wir reden hier auch von den, wir reden von den Finalspielen. Genau, ne? Also, der Carsten hat tatsächlich immer das Pech, gegen den Felix und gegen mich spielen zu müssen. Also es gibt auch einen Grund, warum nur der Tyrion und der Sparrow auflaufen. Also, weil Tywin und Jamie und Gregor werden von Stark halt einfach verhauen. Also, keine Frage. Ja, Gregor kann sich vielleicht so ein bisschen auf den Schlagabtausch einlassen, aber ja, wenn der Stark... Ja, aber nicht mit Starks. Genau, der Starks verhaut den einfach. Ja. Also, da gibt's keine Fragen. Und Starks hat meiner Meinung nach mehr im Petto gegen Night's Watch zum Beispiel, als wie die Lannister das haben. Nein, ja, aber es ist möchte ich widersprechen. Ganz rigoros möchte ich da widersprechen. Ich finde, Lannister sind die Armee gegen Night's Watch, aber gut. Weiß ich nicht. Also ja. Spätestens jetzt mit der Heroes Box wird das nicht mehr so sein. Ach klar. Und außerdem Felix' Gesicht, als die Ramsey-Liste das erste Mal eingeschlagen hat, oh ja, das war auch ein sehr schönes Gesicht, ja, weil Felix einfach nur von allem immer überrascht ist. Der hat nicht auf dem Schirm, dass irgendeine andere Armee auch gut sein kann. Und dann kackt er richtig hart ab beim ersten Mal, bis er dann mitkriegt, okay, krass, das ist ja auch gut, und dann hat er Probleme. Genau, also ich denke auch, dass die Dominanz der Lannister jetzt mit den neuen Hero-Boxen definitiv einen harten Schlag kriegt. Und dass wir dann, wenn die Listen sich dann anpassen, dann werden wir sehen, was Stark dann besiegen muss, weil dann kann nochmal Stark einen ganz anderen Weg gehen. Wie gesagt, ich bin jetzt ziemlich sicher, dass die Lannisters große Probleme bekommen werden, weil sie A, mit der Tyrion-Liste gut gefahren sind, da aber jetzt massive Gegner bekommen in Form von Night's Watch mit Alyssa Thorne. Und natürlich mit dem Freefolk, weil diese Tyrion-Liste die Masse nicht stemmen kann. Das heißt, sie brauchen noch eine andere zweite Liste, das ist die Gregor-Liste. Das heißt, wenn man als Stark-Spieler jetzt ein bisschen mitdenkt und ein bisschen bastelt, genau, baut man sich einfach eine Anti-Tyrion-Liste, die meinetwegen mehr Aktivierung hat, also 8, ich würde sagen 8 Aktivierungen, und nutzt dann die Runde, wo der Gegner First Turn hat, aus, um mit den letzten beiden Aktivierungen, die man hat, 2 Units in Charge-Reichweite zu den Knights of Castle Rock zu bringen. Und dann kann auch das Delay Orders nur eine Einheit davon aufhalten, und du kannst immer noch mit der zweiten Einheit die Knights of Castle Rock chargen. Und das bricht ihnen halt das Genick, weil sie brauchen, klar, die Flight Men haben auch Output, aber nicht so viel wie die Knights. Und wenn die Knights nicht chargen können, dann sind sie quasi wertlos. Genau, dann ist es tatsächlich noch eine schlechtere Guard-Unit am Ende eigentlich. Genau, weil sie keinen Guard-Captain hat. Genau, also das ist halt auch der Punkt. Das ist halt jetzt zu testen. Wie gesagt, ich habe vorher, haben wir halt eben noch viele andere Lannister-Sachen gesehen, die rumgangen. Gerade die Eddard-Liste hatte sich nach meinen Spielerfahrungen gegen den Sparrow halt auch ein bisschen besser geschlagen. Ja. Aber es hat sich jetzt halt rausgestellt, dass wenn ich Stark auf den Tisch stelle, ich komischerweise immer den Zwerg sehe. Und ich einfach gar nichts anderes mehr sehe, wenn ich gegen Lannister spiele. Und jetzt muss ich mir halt irgendwie was finden. Ich habe noch nichts wirklich gefunden. Und ja, es wird besser. Und wenn wir was Neues haben, sagen wir, da werden wir auch definitiv nochmal euch dazu was mitteilen, weil wir wollen natürlich auch, dass sich so ein Wissen verbreitet, weil dann wird das Spiel besser, Qualität hebt sich des Spiels, weil es ist auch weil ich habe auch Dominanz von Felix und Jan aufbrechen. Genau, weil ich habe da auch immer kein gutes Gefühl, wenn man dann die Leute dann mit irgendwie dann der Secret Tech, ja, ich will da auch mal überrascht werden, da habe ich Bock drauf und deswegen muss man sagen, was so geht, damit die Leute auch dagegen arbeiten können. Genau. No? Micha, vielen herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Ja, ich hoffe, es hat den Zuhörern Spaß gemacht. Ja, da gehe ich natürlich von aus. Wir hören ja schließlich einen Podcast. Ich hoffe, ich kann dich dann demnächst irgendwann mal wieder begrüßen. Ich meine, wir haben ja eine ganze Menge Turniere, die anstehen und ich hoffe doch, wir sehen uns in einem Monat zum Trainingslager. Stimmt. Genau. Und da gibt es nichts zu meckern, ja. Dann gibt es auf jeden Fall auch mal wieder Spielberichte. Also ja, da haben wir definitiv berichten, wie wir die Türenliste nach Strich und Faden vermöbelt haben. So ist es. Ich denke, da geht schon noch was. Ich denke, also ich meine, aus Dark kann locker auf 10 Aktivierungen kommen und hat trotzdem noch genug Schlagkraft. Also das geht schon. Müssen wir mal gucken, wie sich das einbindet. Ja. Na, gerade mit Rickon ist da jetzt ein guter Weg gekommen. Ja, zwei Punkte noch eine Aktivierung. Das ist halt Sansa und Arya zusammen. Das ist halt nett. Das ist schon frech. Kann man schon mal als frech bezeichnen. Ja, auf jeden Fall. Naja, dann. Ich wünsche dir dann noch einen wunderschönen Abend. Ja, ich dir auch. Und komm gut ins Bett. Oh ja, ich hab's nicht weit. Na dann. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.